So, es ist mal wieder Sonntagabend, mal wieder Zeit für die Weltraumaffen, 18 Uhr. Bei mir steht noch auf Air. Bei mir steht live. Bei mir steht auch Okay. live. Ja, dann sprich mal weiter. Ja, dann fangen wir Jetzt wieder einfach von nochmal vorne. an, jetzt über live auf jeden Fall auch zu sehen. So, jetzt tun wir so, als hätten wir das alles vorher nicht gehört und sagen: Hallo, hier sind die Weltraumaffen. Es ist Sonntagabend, Hallo. 18 Uhr. Und unser wöchentlicher Wöchenrückblick ist online. Heute ein bisschen chaotisch. Wir haben uns in letzter Sekunde hier zusammengefunden mit verschiedenen Versehrungen vom Wochenende. Aber wir hoffen, dass wir trotzdem irgendwie einen vernünftiges Ding hinkriegen. Wir haben gerade irgendwie beim. Der Chris sagt, dass bei ihm steht immer noch Off-Air, aber. Ich kann auf unserem, ich sehe in unserem Stream-Fenster, dass das Ja, schon zumindest das kommen, so ja. aussieht, als Keine würde Ahnung, man was ist uns wohl. Das sehen. ist wohl Lieber nur, Chat, seht ihr uns? ja. Hört ihr uns? Das ist wohl Sprecht, nur bei hört ihr uns mir. sprechen? Chat reagiert auch nicht. Ja, super. Pech gehabt. Ja, bisschen chaotisch alles. Was hat das mit Brandenburg zu tun, das Chaos, fragen wir uns. Im Streamtitel. Das hat eher mit einem kleineren Thema zu tun, der Titel. Das ist eher wieder die Abteilung Gamergate. Aber ich weiß gar nicht, womit wollen wir denn heute anfangen? Schlag doch mal was vor. Also das Erste, was ich hier in meiner Queue habe, wäre ein Tweet von einem gewissen Daniel Mack. Ja, das ist der Tweet, den wir, glaube ich, auch letzte Woche schon mal ansatzweise in unserer kurzen, in einem unserer Wahlberichterstattungsspots drin hatten, ne? Das ist diese Geschichte mit Ja, ich den, fange erstmal an mit Teilen und wenn das uninteressant ist, können wir immer noch wegklicken. so, da muss ich dich Müssen noch wir hier nochmal klicken. einblenden, genau. Jetzt müsste es Genau. passen. So, ja, das am dümmsten besiedelste Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern, sagt ein grüner ehemaliger Landtags, glaube ich, Abgeordneter war das, ne? Das, ja, was soll man dazu groß sagen? Auf der einen Seite wird gegen Hate Speech gewettert und gegen gruppenbezogene Menschlichkeit, Menschlichkeit. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Auf der anderen Seite wird genau das, ne, ausgekotzt in großen Kübeln. Aber interessanterweise, wenn du noch ein Stück hochscrollst, hat ja direkt auch jemand aus der Partei da Kritik geübt, nämlich der Reinhard Bütikofer. Vielleicht Ah ja. ist es so ein bisschen, dass die ältere Generation doch noch mit ein bisschen mehr Manieren erzogen worden ist. Denn er sagt ja, so einen arroganten Schwachsinn solltest du dir schenken. Und damit hat er auch ganz recht. Also. Ich denke, gerade diese Arroganz ist auch ein Teil davon, warum die Grünen halt mit 4,8 oder 4,7% halt hinten runtergefallen sind in Mecklenburg-Vorpommern. Und es geht halt nicht als Politiker. Also du kannst nicht so arrogant rüberkommen. Ich muss auch sagen, beim Brexit war es ja auch so, dass sehr viele Leute extrem arrogant reagiert haben. Und ich bin eigentlich so ziemlich für die EU, aber ich fand einfach diese Hochnässigkeit, die verdient halt auch irgendwann mal eine Abstrafung. Du kannst nicht als jemand, der sich in der Parteienlandschaft engagiert hat, dann dahinstellen und sagen, Mecklenburg-Vorpommern sind alles Idioten. Weißt du, so, keine Ahnung. Es ist lächerlich. Also. Auf Deutsch sagt er ja eigentlich auch, alle, die mich oder meine Gesinnungsgenossen nicht wählen, sind Idioten. Und das finde ich die noch viel schlimmere Aussage für einen Politiker, also für einen demokratischen Politiker. Dass Kim Jong-un sowas sagt, ist klar. Aber ein demokratischer Politiker sollte da andere Maßstäbe haben. Maßstäbe. Aber es sind halt auch die Grünen, keine Ahnung, was willst du erwarten, Mann. Die haben Identitätspolitik und irgendwie so ein bisschen Umwelt retten, so, weißt du, für reiche Snobs, die sich moralisch erhaben fühlen wollen, sind die Grünen die richtige Partei. Die als Zweitwagen sich ein Elektroauto kaufen, damit es ein bisschen für die Für die Umwelt, Öko. ja. Und im Alnatura einkaufen. Für Das Elektro kommt natürlich von Dritte Weltleuten, die da auf ihrem Fahrrad paddeln. Ganz ökoverträglich. ja, Den ganzen aha. Tag nur Weizensamen essen und dann da ordentlich Energie herstellen. Nur Lebensmittel von der Vega zu sich nehmen. Ja, das ist hier wohl irgendwie von der Internetseite von dem. Ja, also warum auch die Unterstützungswelle für Boateng rassistisch ist. Also ich habe mir den Artikel selber nicht durchgelesen, weil ich mir einfach nur dachte, der Titel reicht schon. Du bist der moralische habenste Mann, Alter. Du hast es so drauf. Du bist der Supermoralist, Alter. Alles ist rassistisch. Das sehe ich ja auch vor allen Dingen hier gerade. Ne? Das ist ja eigentlich auch voll rassistisch. Auf dieser Kinderschokolade steht plus Milch. Ne? Die Milch ist weiß. Minus Kakao. Die ist braun. Aber hallo hier, also. Subtiler Rassismus, sage ich. Sollte man sofort boykottieren. Nie wieder Kinderschokolade. Da auch diese schwarz-rot-goldene Fahne an der Seite, das ist alles nationalistische Kackscheiße. Ja, unbedingt. Also ich würde sagen, das Vierte Reich ist nicht mehr weit, ne? Ja. Und ich meine, was an sich das ganze Boateng-Debakel, also es gibt sowas wie White Flight, wo wenn der Ausländeranteil in einem Viertel einfach richtig nach oben schnellt, dass nach einer Weile dann sozusagen Integrierte und Deutsche dann nach einer Weile wegziehen, weil sie nicht in einem sozialen Brennpunkt wohnen wollen. Und ob jetzt damals der Gauland, hatte das doch gesagt mit dem Boateng, ob der jetzt meinte, dass das gut so ist, dass es so ist oder nicht, aber einfach nur so zu tun, als ob es diesen Effekt, dass nach einer Weile alle wegziehen, dass es das nicht gibt, ist einfach nur erbärmlich. Also das ist ein realer Effekt, wo sich Städteplaner mit auseinandersetzen müssen. Also das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich fand das ganze Spektakel da echt lächerlich. Das ist so ein Propaganda-Event, bevor der Fußball losgeht, damit man sich über die ganze Fußball-Season dann über irgendwen auskotzen kann. Weißt du, politisierter geht's kaum noch. Also, aber ja. Ja. Ja, jetzt kommt so ein bisschen mein Part. 10 Jahre Piratenpartei. Ich habe ja eigentlich hier schon so ziemlich alles erzählt darüber, über diese progressive Plattform und dass das damals halt so Aces und Plus-mäßig ablief in der Piratenpartei. Und ja, so Leute wie Frau Weißband und Lauer und diese ganze Generation da von Ultraschlauen, die waren halt quasi so vom Mindset genau so, wie das im Atheismus in Amerika halt eben auch war. Also die waren halt der Meinung, sie werden umzingelt von allen möglichen Leuten, die alle komplett rassistisch und sexistisch und weiß der Teufel nicht was sind. Und ja, weil sie dann irgendwie Gegenwind gekriegt haben in manchen Themen, in manchen Sachen, die Leute nicht ihrer Meinung waren und das nicht keine Mehrheiten gekriegt hat, da waren sie dann fest davon überzeugt, dass es also einen Richtungsstreit gäbe und dass also der rechte Flügel der Piratenpartei da versuchen würde, irgendwie den Laden zu übernehmen oder so. Also auch wieder so diese Projektion, eigentlich das, was die da selber halt eben mit ihrem Kram, was ich noch nicht mal als links bezeichnen würde, sondern einfach nur teilweise halt als Quatsch. Ja, die Intersektionalität, die einfach überkochen tut. Ja, aha, eben, ja. Also das waren wirklich so die schlimmsten Auswüchse und die haben sich auch selber schon als progressiv halt eben bezeichnet. Und das war auch schon so diese ganze Dichotomie zwischen, es gibt, auf der einen Seite gibt es halt progressiv und auf der anderen Seite gibt es halt Rassisten, Sexisten, Transphobe, Homophobe, Allesphobe, alles Kram. Ja, wir und die anderen, die Einteilung das macht, dass man ein ordentliches Feindbild haben kann. Ja, und nach diesem ganzen Kram war ich auch noch weiterhin Mitglied bei den Piraten, zwar nicht mehr lange dann, aber auch da kann ich halt eben aus eigener Erfahrung sagen, dass da noch genug linke Leute in der Partei waren und auch heute noch in der Partei drin sind und dass halt nur diese Leute, die dann auch keinen Bock mehr hatten und da alle ja hingeworfen haben, Lauer hat dann noch versucht, quasi den Landesverband Berlin in eine neue Partei umzuwandeln, und man ihn dann freundlich darauf hingewiesen hat, dass es nach deutschem Parteiengesetz halt eben nicht möglich ist, sowas zu machen. Und lauter solche Possen. Und danach sind sie ja dann quasi alle ausgetreten. Und die Weißband, von der hat man ja auch schon eine Weile nichts mehr gehört. Mir ist sie damals das erste Mal unangenehm aufgefallen, weil sie da irgendwie bei Twitter sich beschwert hat über die blöden Atheisten, die ihr da irgendwie immer was schreiben zu ihren tollen Tweets. So von wegen militante Atheisten und so ein Kram müssen mich immer belehren. Allem und dann ist sie auch aufgetreten in dieser Beschneidungsdebatte, wo sie dann ja sich zuerst so ein bisschen halb dafür ausgesprochen hat, danach noch mal ein bisschen differenzierter ausgeschrieben hat, was ich auch damals eigentlich ganz okay fand. Also sie meinte halt eben, weil sie ist halt Jüdin und sie meinte halt, dass man da eigentlich dann einen Weg finden muss, um das mal kulturell irgendwie sich was Neues zu überlegen, was quasi stellvertretend für diese Beschneidung halt herhalten muss. Also insofern ist sie jetzt auch nicht in jedem Thema bekloppt. ja, und man hat halt nichts mehr von ihr gehört und jetzt kam hier pünktlich zu 10 Jahren Piratenpartei, kam jetzt hier dieses Ding im Spiegel, wo sie hier halt eben schreibt, so, sie wollte die Schlagzeile nicht, dass sie da irgendwie ausgetreten wäre, weil hier Marina Weißmann kehrt Piratenpartei den Rücken. Ja, Aber und auf der deswegen steht es anderen jetzt beim Spiegel oder was? Weil sie die Schlagzeile nicht wollte. Also weißt Ja, du. genau. Pünktlich zu 10 Jahren und halt eben auch 2 Wochen vor der, oder eine Woche, ich weiß nicht, aber bald sind ja die Wahlen in Berlin. Ich glaube nächste Woche schon. Ne? 18. September, das ist nächste Woche. Ne? Der nächste Paukenschlag. Ich will ja die Schlagzeile nicht. Deswegen bin ich bei Ja. Spiegel mit meiner Schlagzeile. Fick dich, ohne Spaß. Also ernsthaft, das ist, weißt du, das ist wie, keine Ahnung, wie der Raucher, der schon halber Lungenkrebs hat, der sagt, ja, das ist ja alles nicht so gut und dann wieder einen Zug an der Zigarette nimmt, weißt du? Ja, Keine und jetzt lesen Ahnung. wir ja auch den Quatsch, ne, direkt von ihr nochmal. Laut Weißmann ist der progressive Flügel aus der Partei vertrieben worden. Ja, wenn man unter vertrieben worden sagt, wir haben einmal niemanden im Vorstand, weil wir hier nur Quatsch gemacht haben. Und dann sind wir alle ausgetreten. Wenn man das unter vertrieben worden versteht, dann sind die wohl auch vertrieben worden. Nun seien dort nur noch viele konservative Menschen. Bullshit. Die das Also. Internet in den Grenzen von 1990 wollen, ist auch Ja, so ein Hipster-Kram, Ha-ha-ha-ha-ha ne? lustig. Oh, zwei Staaten, zwei Piratenparteilösung. Ja. Also in den 90ern hatten wir noch weniger Regulierung fürs Internet. Eigentlich ist das theoretisch gar nicht so schlecht, auch wenn sie auf was anderes anspielen Naja, gut, aber wollte. das wären dann trotzdem nur 56K 1990, ne? Das kann doch keiner wollen. Ja, gut, den technischen Aspekt, den hatte ich jetzt außen vor gelassen. Ja, aber komm, weißt du, das mit den Progressiven, das ist halt irgendwo auch ein Problem, dass die sich versuchen, überall mit einzumischen. Die können ruhig gerne selber eine Partei gründen. Ich wünsche denen das Beste und den größten Ja, das würde Erfolg. ja bedeuten, dass du das, nee, das klappt ja nicht. Zum einen musst du dann ja selber irgendwie arbeiten und kannst dich da nicht nur irgendwo dranhängen. Und zum anderen, wir haben ja schon erlebt, dass, also die haben ja damals diese progressive Plattform da irgendwie hochgezogen. Da gab es auch eine Internetseite, ich gucke gerade mal, ob die noch da ist. Das war ja Ich das mit dem meine. Weltraumfahrstuhl und dieses ganze Zeug, da haben wir ja auch schon in alten Gamergate-Livestreams ausgiebig drüber uns amüsiert. Ja, so ein Ja, bisschen. der Witz ist doch, der Weltraumfahrstuhl, das haben sie doch von dem einen Science-Fiction-Autor geklaut, der einen Roman geschrieben hatte über ein Hotel auf dem Mond. Oh Gott, wie heißt der nochmal? Ja, unsere Schätzing? und Schätzing, glaube ich. Frank Frank Schätzing. Schätzing. Genau, der hatte Der Schwarm geschrieben und danach noch ein anderes Buch, was So. wo auch ein Weltraum-Fahrstuhl vorkam. Das haben sie sich wahrscheinlich dort abgeguckt, Progressive meinten dann. Plattform Twitter-Account, letzter Tweet vom 19. Juli 2015. Noch Fragen? Unsere Hörerin Leonie Schimanski weist Chris darauf hin, zum Thema, die sollen eine eigene Partei gründen, sagt die, die Grünen gibt es doch schon. Und damit hat Stimmt. sie Ja, nicht Unrecht. und da sind auch viele, da sind auch einige aus der progressiven Strömung halt eben hin. Und das hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man ja viel hört von dem Aufschlag dieser Leute bei den Linken. Da sind die ja ziemlich angeeckt teilweise mit ihrer antideutschen Haltung. Und von den Grünen hört man halt eben nichts. Und das ist meines Erachtens nach halt eben auch darauf zurückzuführen, dass sie da halt eben nicht so viele Reibungspunkte haben. Also die werden sich sicherlich da nicht bedeckter halten, sondern die sind da einfach ja, willkommen. Ja, aber da gab es ja auch diesen einen Grünen, der letzte oder vorletzte Woche ausgetreten ist und dann bitterbös eigentlich dasselbe wie die Weißband gesagt hat. Es gibt bei den Grünen nur noch Rassisten und so, ja genau, ja. Rassisten Das und hat er ja schrecklich gemeint Konservative und über diesen einen, ich glaube, der ist Bürgermeister oder so. der da auch in zwei, drei Talkshows war und sich so ein bisschen kritisch oder ich würde sagen, zu Recht kritisch geäußert hat, halt eben über diese Flüchtlingsproblematik. Und das ist natürlich Wrong Thing, ne? Also das ist natürlich der klare Beweis dafür, dass es jetzt den Bach runtergeht und die Rechten das Ruder an sich gerissen haben. Ja, und jetzt wie auf das Vierte Reich zu steuern, ja. Auf Definitiv. jeden Fall. Also, man sieht das an allen Ecken und Enden. Deswegen haben wir auch so viele Flüchtlinge aufgenommen, weil wir absolut konservativ und nationalistisch nur noch denken in Deutschland. Und was ich noch zur Weißbahn sagen möchte, ist, dieses vielleicht komme ich in einer anderen Partei zurück, aber die Piraten sind verbrannt und so, das zeigt doch wieder völlig, dass es nur um die Person geht. Also es geht nicht um irgendwie eine Überzeugung oder sonst irgendwas. In der Partei habe ich es nicht geschafft, meine Sachen durchzudrücken. Was wäre denn die nächste, wo ich vielleicht Naja, irgendwie. nicht zwangsläufig, ne? Also es kann ja auch sein, dass sich die Überzeugung geändert hat. Ja, aber das hört sich ja bei Weißband jetzt zum Beispiel nicht so an. Und auch Ja, bei also ich Julia war der Schramm Meinung. zum Beispiel habe ich nicht das Gefühl, dass sie bei der Linken jetzt was anderes redet als bei den Piraten. Nö, aber ja, du hast aber gerade gemerkt, wie sie das halt sieht, ne? Sie meint ja halt eben so, dass sich die Partei so tierisch geändert hätte und jetzt da überall nur noch Konservative sind oder so. Dieser Bullshit halt. Ja, aber du bist nicht automatisch konservativ, wenn du sagst, Identitätspolitik hat seine Grenzen. Es ist halt im Grunde, also Identitätspolitiker sind für mich so ähnliche Leute wie Alex Jones. Also ohne Spaß, das hat so dasselbe intellektuelle Niveau. Es ist ein lustiges politisches Konzept, aber es ist einfach nur tinfoil, Paranoia, realitätsfremd. Kann lustig sein, aber bringt halt nichts in der echten Welt, weißt du, keine Ahnung. Ist einfach realitätsfern. Also, keine Ja, Ahnung. ein weiteres Beispiel für so eine Dame, die schon so einiges an Parteien durchhat, ist hier die Anke Domscheit-Berg. Das ist ja die Frau von dem Daniel Domscheit-Berg von WikiLeaks. Oder ehemals WikiLeaks vielmehr. Und ja, die hat es ja auch probiert bei den Piraten damals. Sie war auch, glaube ich, in Brandenburg war sie, glaube ich, Platz 1 oder Platz 2 oder so von der Liste damals zum Bundestag. Hat natürlich nicht geklappt. Also jetzt 2013 war ich mit damals. Hat natürlich nicht geklappt. Und die war ja auch eine von den Leuten, die da damals mit ausgetreten ist bei diesem ganzen progressiven Zerwürfnis. War halt auch eine, also sie ist ja Feministin und halt auch eine von den Wortführern damals bei der progressiven Plattform gewesen. Und die wurde jetzt hier interviewt vom RBB über die Piratenpartei, zu 10 Jahren Piratenpartei. Und das haben sie natürlich hier diverse Leute, auch welche, die hier im Moment noch aktiv sind, so wie hier der Jürgen, dem sie hier redet, gefragt, warum sie denn jetzt gerade sich dazu äußern sollte. Weil von Anke Domscheit-Berg stammt auch dieses Ding, was damals in der letzten Ausgabe der Taz, die ich mit meinem Taz-Abo bekommen habe, was ich mal hatte. Da auf der Titelseite stand nämlich, das war nämlich genau nach diesem Zerwürfnis, wo dann die halt alle ausgetreten sind und da war dann Anke Domscheit-Berg zitiert mit halt eben diesem Spruch, der rechte Flügel der Piratenpartei hat den Richtungsstreit gewonnen. Völliger Humbug, völliger Blödsinn, aber das haben sie da halt auf die Titelseite von der Taz gedruckt. Und ja, Die also ich werde es mir verkneifen, mir diesen RBB-Kram anzuhören, aber Domscheit-Berg, die hat doch auch eine Consulting-Firma, die dann über Feminismus eine Quote in den Unternehmen, in den Top-Unternehmen fordert und sagt, da gibt es überall Sexismus und gleichzeitig eine Consulting-Firma hat, die ja, die dann hat auch nach. früher mal bei, wie heißt dieses Ding mit den zwei Namen? Sowieso und irgendwas. Also halt dieser berühmten Beraterfirma. Kinsey hat. Ja, genau. Da hat die mal gearbeitet. Und bei Microsoft Deutschland hat die auch mal Genau, gearbeitet. weißt du, und dann hast du eine Consulting-Firma und tust dann politische Forderungen stellen und dann kannst du danach zu den Unternehmen hingehen und sagen, ha, da gibt es jetzt ein neues Gesetz, ihr braucht jetzt meine Consulting-Kräfte, zahlt mir mal bitte Geld, Ja, die weißt hat auch du. so einen Verein oder sowas gegründet für die Speakerinnen, wo halt eben irgendwelchen Leuten so Expertinnen da vermittelt werden sollen, die man die man sich einladen kann zu allen möglichen Themen, halt irgendwelche Journalistinnen. Das ist halt auch so, der hat einfach nur Bullshit von vorne bis hinten. Also ich sehe es bei Thinktanks immer, dass du dann hin und wieder hast du mal eine Diversitätsspeakerin, die dann darüber spricht, wie wichtig das ist, Frauen auch in Thinktanks einzubekommen. Und dann hast du dann irgendwie von jeder 20. Rede ist dann da auch mal eine Frau dabei, die dann tatsächlich Ahnung von dem Thema hat, worüber sie spricht. Also es geht halt jedes Mal in die Richtung, dass du dann Diversität fordern tust, aber halt eigentlich auch nicht wirklich vom Fach bist, sondern halt über die Diversitätsforderung irgendwo reinkommen möchtest. Und das geht mir einfach jedes Mal auf den Zeiger. Hat jemand Laser-Uschi gesagt? Kommt auch noch gleich. Hi, Solanum. Solanum. Hey, hey, guten Tag, moin, hallo. Moin. Ah. Ja, ich bin mal ein bisschen gemutet im Hintergrund, bis ich was zu sagen habe. Alles klar. Ja gut, okay, ich glaube, zu dem Thema ist dann auch alles gesagt. Also ich bin mal gespannt, heute sind ja hier bei mir in Niedersachsen Kommunalwahlen. Und also die Piratenpartei war zumindest in diversen lokalen Parlamenten hier vertreten in Niedersachsen, weil die letzte Kommunalwahl war auch quasi so wie dieses Jahr halt kurz vor der Wahl in Berlin. Und bei der letzten Kommunalwahl in Berlin hat ja die Piratenpartei dieses, ich glaube, 15% oder so Ergebnis, was da halt so ein, oder waren es 11 oder irgendwie so, es war auf jeden Fall, also halt, das war sozusagen die, ja, so das Höchste, was sie erreicht haben. Also in Nordrhein-Westfalen war es auch noch ein ziemlich gutes Ergebnis und das war dann quasi der höchste Punkt in der Karriere der Piratenpartei, bis zum heutigen Tag zumindest. Ja. Okay. Ja, dieses Jahr hatte ich irgendwie gefunden, Thema Hate Speech. Hier geht jetzt Nordkorea, möchte jetzt hier vorgehen, warnt die Bevölkerung vor Hostile Speech. Also quasi irgendwelchen Äußerungen, die halt eben Regime, feindselig sind. Genau, Regime. Ja, es sind wohl Graffitis in Pyongyang aufgetaucht und so. Und da ist dann gleich, weil wahrscheinlich hat er in Berlin angerufen, hat sich von der Amadeo-Antonio-Stiftung das erklären lassen, wie genau man da vorgeht. Ja, das wollte ich schon sagen. Operiert die Amadeo-Antonio-Stiftung international? Also kann sich da der arme Kim Jong kann der sich da Hilfe holen? Ich meine, weil da ist man ja schon, das ist ja jetzt ein Land mit nicht so viel Internet, da ist das Internet noch mehr Neuland als hier. Und der braucht da Hilfe. Ja, auf jeden Fall. Von der A-Stiftung. Ich glaube, die helfen da auch gerne einfach wegen der ideologischen Überschneidung. Also, ja, das denke ich auch. Hilf doch bitte dem Genossen. Ja, also, und das ist ja, der ist ja in Not. Also, das ist ja auch eine Minorität. Also, weißt du, identitätspolitisch. Was macht er da eigentlich auf diesem Bild? Er wählt. Was wählt er denn? Das ist der einzige Abstimmungsberechtigte und einzige Kandidat und der wählt sich jetzt gerade selber zum Vorsitzenden. Der wählt nicht AfD. Da ist die Welt noch in Ordnung in Nordkorea. Die haben die Box ein bisschen größer gemacht, damit das schön aussieht. Aber das ist versteckt. Du schneidest wieder ab. Hat Nordkorea nicht eine Mikro? Ja. Schneide ich immer noch ab, das ist ja furchtbar hier. Hör auf zu tippen. Du mit deiner Bambusleitung. Das ist nicht die Leitung. Ja, und gleichzeitig hat uns der gute Kim ja auch noch mit einem Atomwaffenversuch beglückt. Also, der Mann, den muss man einfach gern haben, ja, sonst kommt man ins Gulag. Das mit den Atomwaffenversuchen, das möchte ich immer wieder herausstellen. Die Hardware, also die wurde als Wirtschaftsentwicklung unter Clinton nach Nordkorea geschickt und man hatte damals viele Berichte, die darauf hingewiesen haben, dass den Reaktor, den man dorthin ausliefert, dass der relativ einfach umgebaut werden kann, um Uran anzureichern für Atombomben. Also da können sich Clinton auf die Schulter klopfen. Also dass sie die Atomwaffe haben. Also nur so nebenbei. Also dank Clinton. Sonst hätten sie die Technik nie bekommen. Ja, das, da hatte Bill Hicks mal einen Bit zu. Das war aber noch über den Irak, da lief die gleiche Sache. Weil dann wurde beim Irak wurde gesagt, ja, wir haben den 4 Milliarden, also Farming Equipment im Wert von 4 Milliarden geholt. Und die haben das umfunktioniert zu Kriegswaffen. Und dann ja. Bill Hicks, ja natürlich, diese riesigen Laubverbrenner, die denen geschenkt haben, die haben die einfach zu Flammenwerfern umfunktioniert. Ja, wie kann man nur, weißt du? Diese Unmenschen, was sie mit dem guten Willen der Amerikaner... Abgebrochen. Ich hasse es. Nur der gute Wille der Amerikaner. Aber beim guten Willen der Amerikaner machen, sagen wir. Wir sehen ja auch gerade in der Türkei, wie Rüstungsexporte aus Deutschland verwendet werden, ne, um ja. jeden, der in der Kurden, in den Kurdengebieten nicht so bei 123 Erdogan ruft. Wobei das ja auch lange Tradition hat. Also wir haben ja auch schon Giftgasfabriken an Saddam Hussein geliefert, also wir Deutschen. Also, weißt du, das Giftgas speziell. Ja, und auch Libyen und so, also da haben wir keine Berührungsängste. Ja, also. Ja, dieses hier ist mal wieder so. Es geht auch so ein bisschen in Richtung progressive Plattform. Irgendwie laufen hier gerade der FAZ die Feministen weg, weil die da scheinbar nicht genug auf ihrer Linie sind. Und die reimen sich hier alle an diesem Jürgen Kaube, der wohl der Herausgeber ist. Und es geht wohl um die Sonntagszeitung von der FAZ. Und ja, ich habe dann hier... Das, was ich hier vor allen Dingen, wo ich drüber gestolpert war, wo war das hier? Ah ja, genau, dass sie sich hier noch ein Indiz gefällig für meine Behauptung. Die FAZ bzw. Kaube hat ein Problem mit Frauen. Voila, ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die Autorin des Blogs 10 vor 8, das waren die Leute, die dort Alfonso loswerden wollten. Ich von FAZ nicht verabschiedet haben. Wir waren das ungeliebte Kind, sagt eine der Initiatoren. Ja, das will ich doch stark hoffen. Heike Melba Fendel. Mit so einem Namen würde die in meiner Zeitung auch nicht schreiben. Komisch, mir geht schon wieder Laser-Uschi durch den Kopf. Ja. Nein, kommt gleich. Ja, aber die war ja auch bei diesem 10 vor 8 Verein. War die? Gut, das hatte Don Alfonso doch irgendwann auch schon mal thematisiert, dass die durchaus da auch irgendwie für die FAZ mal was geschrieben hat. Wer da auf jeden Fall dabei war, war halt hier die vom Missy Magazin. Lohaus. Die war auf jeden Fall dabei. Irgendwann hatte es das Netzwerk aus Autorinnen satt. Die haben uns richtig gehend rausgeekelt. Das erinnert mich an Marina Weißband vor 10 Minuten. Genau, ja. Ne? Genau, die ganze ist immer, man wird immer rausgeekelt und so. Es ist nie, wir haben die ganze Zeit dumme Fragen gestellt und sinnlose Forderungen und haben irgendwie rumgemeckert und wollten Leute rausdrängen. Nein. Die ganzen Konservativen, die sind schuld, sage ich dir. Ja. Dieser scheiß Don Alfonso muss gehen. Hey, warum seid ihr so gemein und werft uns raus? Ihr habt uns richtig gehen rausgeekelt. Alles, was wir wollten, ist, dass ihr den bösen Cis-Mann rausekelt. Ein Geisterfahrer, Hunderte haben wir. Aber ja, ey. Ja, bei denen ist es, glaube ich, auch 10 nach 8. Ja. Inzwischen erscheint 10 vor 8 leicht umbenannt in 10 nach 8 bei Zeit Online. Ja. Wie hat Don Alfonso das damals gesagt? Die wurden bei der Zeit Rest gelagert oder irgendwie so. Die Zugriffszahlen haben sich dem Vernehmen nach verzehnfacht. Mhm. Der originelle Blick auf popkulturelle Phänomene tut uns sehr gut. Everything is sexist. Everything is racist. Das Netzwerk der 11 Frauen mit weit über 100 Autorinnen. Hä? Er freut und erstaunt uns immer wieder. Ah, ja. Ja, wir freuen uns immer wieder, wo die immer noch wen herkriegen, wer uns die Welt erklärt. Das Netzwerk aus diesen 11 Frauen mit hunderten von Autorinnen, aber es gibt sowas nicht Wie wie dieses gesagt, die Berliner Fax wollte Hipster-Netzwerk. das nicht. Wir haben gesagt, hier, wir können euch erfolgreicher machen, als ihr euch je vorstellen könntet. Ja, für die mafiosen Strukturen. Also, ja, Wäre wir doch wollten schade, wenn unsere schon. Zeitung was zustimmt. Genau, ja. So, zum Schluss wird die Faz dann niedergebrannt, um die Versicherung zu kassieren. Schwarmsanierung nennt man das. Meine Güte, ey. Ja, so bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert, weil ich erkläre euch meinen Geheimtipp, liebe Leute da draußen. Wenn ihr wissen wollt, was in der Clique los ist, dann schaut auf den Twitter-Account von Watch Salon. Das ist so ein feministische Journalistinnen-Ding. Und da finde ich immer regelmäßig solche Sachen wie auch unter anderem halt dieses Teil. Deswegen wusste ich auch sofort schon, wenn die das da verteilen, dann kann das nur irgend so eine Grütze sein. Ja, wieder so ein Genöle von wegen, noch nicht alle Leute sind unserer Meinung. Ja, noch nicht alle Leute. Und nein heißt nein, wird mit einer absoluten, überwältigenden, einstimmigen Mehrheit im Bundestag verabschiedet. Und man hat noch nicht alle auf seiner Seite. Ja, also. Seid doch mal ruhig, ihr versteht das einfach nicht. Es gibt so viele Sachen, die immer noch, also die Kultur, bitte, Edel. Also hast du dir in letzter Zeit mal ein Computerspiel angeguckt? Ja, stimmt, das ist überall Hate Speech und Objektifizierung und Genau, und Männerrechte und so. Das muss alles weg. Ja, diesen Beitrag habe ich hier gefunden bei Novo. Das ist ja so ein bisschen das deutsche Spiked. Die übersetzen ja auch viele Sachen von Spiked. Und da ging es dieses Mal um Universitäten und die akute Aufklärungsunverträglichkeit. Das ist hier ein ziemlich langer Text. Es ist halt prinzipiell, also hier wird auf die üblichen Sachen hier hingewiesen, dass also in Amerika da mit der politischen Korrektheit und diesen ganzen Sachen. Aber wo war denn hier das, was ich hier so interessant fand? die Linke in den USA hat halt mittlerweile ein geschlossenes Weltbild, reden überall von Rassismus und Hate Speech und kriegen aber den Klassenunterschied einfach nicht in den Mainstream gepackt. Also du siehst Hollywood-Filme, wo immer und immer wieder einfach halt der Klassenkonflikt thematisiert wird, wie zum Beispiel In Time, wo doch dann die Reichen unendlich leben, weil es irgendwie, weil Zeit die neue Währung ist, weißt du, was? Ein Film nach dem anderen, der irgendwie das thematisiert, und die Linke in den USA, die debattiert irgendwie über WCs für Transgender-Menschen. Und ich denke mir so, Leute, ja, ist auch irgendwo wichtig, aber ihr kriegt halt sozusagen euer ökonomisches Argument, kriegt ihr halt überhaupt nicht durch. Aber ihr bekommt ein immer geschlosseneres Weltbild. Also ihr werdet immer aggressiver, aber habt immer dümmere Forderungen. Also, weißt du, genauso wie mit Black Lives Matters, wo sie dann sagen, ja, die Polizei soll sich zurückziehen aus den schwarzen Vierteln, und jetzt hast du mittlerweile den Ferguson-Effekt, dass die Mordrate um 17% hochgeht in den Gebieten, wo die Polizei sagt, okay, wir ziehen uns zurück, wie ihr das gerne haben wollt. Weißt du, keine Ahnung. Das ist das, was die Linke irgendwie in den USA hinbekommt. Nichts. Also. Ja, jedenfalls ist es so ein einzelner medienwirksamer Rassismusvorwurf und soll noch so unbegründet reicht, um ganze akademische Karrieren zu zerstören. Ja, wie Neonazi-Skinheads, die, keine Ahnung, einen Juden verprügeln wollen, weil er, keine Ahnung, Kippa trägt. Genauso sind jetzt die Linken mit ihren Bully-Tactics am Start. Also. Ja, und ach genau, das war ja dieser Absatz. Also sie haben ihm vorgeworfen, er wäre Rassist, weil er halt ja über Sachen gesprochen hat, wo es halt also die politische Ideengeschichte und da gibt es keine Autoren und Theoretiker mit schwarzer Hautfarbe, zumindest halt eben keine, die man halt in der Zeit abhandeln kann, wie er halt hier meint. Und na, also er sagt ja genau, es gibt da keine und das mit den Frauen war halt das gleiche Problem. Also Ja, darum das ist einfach, gab es dann das auch ist nicht aber mehr. doch, das weiß doch auch jeder, dass wenn ich mich mit historischen Dokumenten vor, sagen wir mal, 1900 irgendwie irgendwas beschäftige, dass ich da einen großen Anteil weißer, heterosexueller Männer finden werde. Aber das ist so, das ist dieses Pipi-Langstrumpf-Ding. Nein, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, da muss es doch auch. Die werden Ja, nur das ist versteckt, die Schwarzen und die ja Frauen, die zu genau, der Zeit das über ist dieser Politik kritische geredet. Kram halt, ne? Dieses kritische Zeug von wegen, ja, das liegt ja nur daran, weil da keiner nachgucken will und so, die sind doch bestimmt genauso wichtig gewesen wie alle anderen auch und so weiter und so fort. Ist völlige Realitätsverweigerung, immer wieder. Dieses hier war sehr interessant. Ich bin immer mehr ein größerer Fan von dem Herrn Lengsfeld hier, obwohl er von der CDU ist und obwohl er ständig bei Twitter irgendwelche Fernsehgottesdienste rumtwittert und so ein Zeug. Wie, du hast was gegen Ich Fernsehgottesdienste? habe was gegen Fernsehgottesdienste, Hätte ich sowas jetzt aber hätte es nicht nicht geben. gedacht. Überrascht mich immer Trennung von wieder. Staat und Kirche. Amen. Ja, jedenfalls hat sich der Herr hier, und jetzt schreibt er ja halt eben auch, er ist promovierter Physiker, deswegen ist er wahrscheinlich auch so vernünftig. Er hat sich dieses Gutachten angeschaut, das berühmte Kahane did nothing wrong, beziehungsweise hat niemandem geschadet Gutachten. Und nimmt das jetzt halt, also aus seiner Erfahrung, wie er hier schon sagt, dass er halt eben ganz lange auch sich mit Publikationen halt beschäftigt hat und die reviewed hat und so. Also halt eben weiß, worauf er da gucken muss, auch wenn er jetzt kein Soziologe ist. Und ja, was er hier halt eben, also es geht halt los damit, dass alleine schon die Art und Weise, wie dieses Gutachten zustande gekommen ist, halt so ein bisschen dubios ist. Es steht halt nicht genau dabei, schreibt er, leider bleibt die Motivation unklar, ist es Sympathie für die Politik und oder Person ein netter Kahane oder die wissenschaftliche Ehrgeiz? Und das ist halt beides möglich, aber das hätte man halt irgendwie schreiben müssen. Und dann sagt er hier diverse Probleme, auf die halt gar nicht eingegangen wurde. Also er ist auch, er kommt ja aus Berlin und ich habe jetzt noch nicht ganz genau verstanden, aber er hat halt schon häufiger irgendwie gesagt, dass er da ein Interesse an dieser ganzen Stasi-Vergangenheit hat, weil das halt auch seine eigene Aufarbeitung da irgendwie ist. Und er schreibt hier halt, dass sie halt auch das Recht gehabt hätte, irgendwie ins Ausland zu fahren. Als, wie nannte sich das hier irgendwie? Irgendwas mit Fremdkader oder irgendwie so. Die hat, glaube Und ich, auch, die war, glaube ich, auch dazu da, die alternative Szene im Westen auch halt zu observieren, wenn ich das richtig verstanden habe. also Deswegen davon denke steht jetzt ich. hier nichts drin, aber es geht halt um so Sachen, die halt überhaupt nicht nachgefragt worden sind. Also zum einen halt auch die Rekrutierung, dass sie halt irgendwie studieren wollte wohl und das halt irgendwie in Gefährdung war, weil eine Freundin von ihr wegen misslungener Republikflucht da angeklagt war, wo sie dann halt auch als Zeugin aussagen sollte und so ein Kram. Da wurde halt auch nicht näher drauf eingegangen. Also man hat halt nicht irgendwie, es wird halt alles relativiert. Also es hat keiner irgendwie gesagt, hatte die jetzt irgendwie, also egal wie man das jetzt einschätzen möchte, was halt ihre Motivation jetzt halt wirklich dahinter gewesen ist. Ne? Also was da für sie aufs Spiel stand und so, es wird halt nicht final geklärt. Das ist halt alles komplett unkritisch. Und vor allen Dingen halt eben diese Sache, dass sie halt ins Ausland fahren durfte, wird halt auch nicht hinterfragt, weil er halt eben hier schreibt, das sei wohl ein Privileg gewesen, was nicht viele Leute gehabt haben. Na klar, Auch DDR halt, ne? die als IM tätig waren jetzt. Also wir reden jetzt nicht vom normalen Bürger, der sowieso nicht. Aber halt eben auch in dieser Tätigkeit, in der sie halt eben war, als inoffizieller Mitarbeiter. Jemand, den du bespitzelt hast, begeht kurze Zeit später oder ein Jahr später Selbstmord und dann möchtest du einvernehmlich aufhören, Leute zu bespitzeln. Und Und du auch hast halt bestimmt eben, nichts falsch gemacht, bin ich mir ja, und auch komplett halt eben sicher. zu der Tatsache, dass sie dann halt, also zum einen schreibt er hier in diesem Gutachten würde drinstehen, sie hätte 1986 Nee, nur wann war es? 1984. Nee. Ja, irgendwie so, es gibt auf jeden Fall, 82 hat sie aufgehört und sie hat ja irgendwann mal im Tagesspiegel gesagt, 1980 hätte sie aufgehört. Und auch über die Art und Weise, also es wird halt überhaupt nicht geklärt, was danach irgendwie passiert ist, weil Herr Lengsfeld hier halt eben auch sagt, dass das wohl für teilweise auch heftige Konsequenzen halt eben hatte, dass man da nicht einfach gesagt hat, so ja, ich mache jetzt nicht mehr und die dann gesagt haben, ach so, ne? Sondern die dann meistens noch halt überwacht worden sind und Das ist alles Mögliche. okay. Und sie hat hier wohl auch noch einen Ausreiseantrag gestellt, dann 1986 und das wird halt auch überhaupt nicht beleuchtet in so einem Gutachten. Und ja, also er schreibt jetzt hier halt in diesem Resümee, das können wir vielleicht nochmal, schreibt jetzt halt, ich kann nicht anders als dieses Gutachten als ein schon fast klassisches Gefälligkeitsgutachten einzustufen. Der Gutachter nutzt sein Renommee, um mit falscher Fragestellung, falscher Methodik und unsauberer, unkritischer Arbeitsweise zu einer schon vorbereiteten Schlussfolgerung zu kommen, die politisch, historisch unglücklich, unnötig und schlicht nicht belastbar ist, schreibt er hier halt jetzt, der Herr Lengsfeld. Da kann ich ihm nur zustimmen. Also so viel zum Thema, was wir hier für Gutachten gehandelt, nothing wrong. Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht auch, ich habe das gerade mal nachgeguckt, weil das ist der Sohn von Vera Lengsfeld, ne? Und die ist ja als Bündnis 90 Aktivistin und eine der Galionsfiguren der Wende praktisch, ne? In die Geschichte eingegangen. Das ist vielleicht noch in dem Zusammenhang ganz interessant, weil also und er selber war auch in der Wendezeit durchaus kritisch und hat auch Ärger gekriegt damals innerhalb seiner Schule etc. pp. Also das ist auch jemand, der sich schon länger für freie Rede einsetzt. Ja, das wird wahrscheinlich dann das sein, worauf sich das bezogen hat mit dem eigenen Interesse. Ja. Ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Wird natürlich auch später nochmal wieder verlinken, könnt ihr euch dann nochmal im Detail durchlesen. Ich glaube auch, dass diese, hat ja noch so zwei PDFs bei, Auszüge hier aus dem Gutachten. Das ist ein empfehlenswerter Artikel auf jeden Fall. Der ist auch recht gut geschrieben. Also klar und deutliche Logik dahinter. Also, Naja, man ist Physiker, der weiß ja. Bescheid. Ja, das ist meine Schlagzeile hier. Fast jedes dritte Prügelopfer im Haushalt ist ein Mann. Haben wir ja schon häufiger vor allen Dingen aus dem Ausland gehört. Jetzt zumindest ich zum ersten Mal auch aus Deutschland halt, dass die Zahl gar nicht mal so klein ist. Und hier wird jetzt halt auch nur von den Fällen gesprochen, die halt tatsächlich irgendwo gemeldet werden. Also das ist nicht Dunkelziffer oder so, sondern die Dunkelziffer ist halt eben noch höher als das. Und ja, also es gehen ja durchaus Leute davon aus, dass es 50-50 ist, ne? Und hier kommt jedenfalls auch der Arne Hoffmann hier kurz zu Wort. Das ist hier nur so ein kurzer Abriss. Aber ja, Aber 27%. wenn du dir Erin Pitsey anguckst, das ist ja die Gründerin des ersten Frauenhauses der Welt praktisch gewesen. Die sagt ja auch, dass das, also so gewalttätige Beziehungen, dass das oft beidseitig ist und dass sich Leute, die diesen Hang haben, halt eher jemanden suchen, der diesen Hang auch hat. Oder zumindest war das so, nach ihren Beobachtungen in den 70ern damals war das. Und unter der Überschrift steht auch noch was ziemlich Wichtiges, nämlich, dass den Männern oft nicht geglaubt wird. Also genau das, was ständig das Patriarchat glaubt den Ja. Frauen nicht, das Patriarchat glaubt komischerweise auch den Männern nicht. Ja, und das Das ist in diesem Fall ist es ja wirklich strukturell, ne? Also, wir haben das ja auch schon mal besprochen, aber wir haben ja viele neue Zuschauer. Es gibt ja dieses sogenannte Dulus-Modell für häusliche Gewalt, was ja dann quasi sagt, dass, also vorher hieß es wohl immer Männergewalt, dass halt eben die Gewalt halt von den Männern ausgeht und die Frauen die Opfer sind. Und da gibt es dann durchaus Bestrebungen von irgendwelchen NGOs, das halt eben auch wirklich so zu fassen. Also die gehen dann tatsächlich zu der Polizei hin, auch in Deutschland, und sagen so, wenn ihr irgendwie einen Anruf kriegt wegen häuslicher Gewalt, dann entfernt den Mann aus dem Haus. Ja, So, keine immer weiteren nur den Mann. Fragen. Ja. Und das ist halt eine ziemlich krasse Nummer. Und das gibt es halt auch in Deutschland, wie ich gemerkt habe. Also ich habe das gibt es beim älteren Stream von uns, ich glaube noch auf dem Gamergate-Kanal. Da hatte ich das mal eingegeben auf der Internetseite vom Familienministerium und bin da so auf einige Publikationen zu dem Thema gestoßen. Unter anderem halt auch auf eine, die halt so ein bisschen die Geschichte der Frauenhausbewegung in Deutschland beleuchtet und dieser ganzen Diskussion über Gewalt gegen Frauen, in Anführungsstrichen. Und das ist halt wirklich so eine politische Nummer. Dieses ganze, auch Gewalt gegen Frauen, die schreiben da genau, dass dieser Begriff halt irgendwie benutzt wurde, um jede Art von Benachteiligung, die eine Frau erleben kann, irgendwie zu umfassen. Also das ist alles zu verstehen als Gewalt gegen Frauen. Alles, was irgendwie passiert. Das ist jetzt diese Lohnungleichheit und das ganze Zeug ist alles Gewalt gegen Frauen. Wenn es danach diesen Leuten geht. Auf Ja. jeden Fall. Also, das ist alles Gewalt. Große Verschwörung, weißt Ja, du? da Das müssen wir nochmal kannst du nicht schauen, ahnen. was aus dieser Nummer jetzt wird in Nordrhein-Westfalen. Da ist ja von der FDP die eine Abgeordnete, die sich da sehr mit diesen Fragen beschäftigt und da auch schon mal so eine Anfrage zu gemacht hatte. Da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Da hatten sie ihr zum Beispiel gesagt, dass man quasi dann in Nordrhein-Westfalen in den meisten Städten, wenn man jetzt als Mann sagt, man muss aus seinem Haus raus wegen Gewalt, dann hat man halt nur die Wahl, sich obdachlos zu melden. Weil alle Möglichkeiten, die es da gibt, so Unterbringungen mal eben, sind halt alle einfach ausgelegt auf Obdachlose. Da gibt es ein Obdachlosenheim und da kannst du dann hingehen. Ja, geil. Ne, und solche Sachen. Und jetzt geht es da irgendwie um die Novellierung dieses Gleichstellungsgesetzes von Nordrhein-Westfalen und müssen wir mal schauen, was da so draus wird. Auf jeden Fall ist die Dame da noch hinterher. Ich hatte dir auch mal ein paar Ressourcen von uns geschickt, die Sachen, die wir so über die Monate hier rausgefunden haben und irgendwelche Videos und so ein Zeug. Das zwar nur an den Referenten geraten, der dann irgendwie meinte so, ja, vielen lieben Dank. Ja, aber weiß ja immer nicht, was dann da passiert. Ob die das dann in den nächste Ablage P packen und sagen, ja, hier, was war das für ein Spinner? Oder ob da wirklich irgendwie, das wird, ich glaube, Schneider hieß die gute. Aber das finde ich jetzt viel schnell nicht mehr. Ja. Aber die ist auf jeden Fall gut hinterher mit all diesen Sachen. Ja. Flüchtlinge machen Urlaub, wo sie angeblich verfolgt werden, ne? Und das darf halt nicht weitergegeben werden aus Datenschutzgründen. Also man hat sozusagen kein Anrecht darauf zu erfahren, wo jemand Urlaub macht. Und jemand, der Hartz IV hat, hat ja 21 Tage Urlaub. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Allerdings ist es halt irgendwo fragwürdig, wenn du wirklich Urlaub machst und an den Strand gehst, aus dem Land, wo du sozusagen abgehauen bist, weil du Angst vor politischer Verfolgung hast. Also ja, ich kann das auch verstehen, wenn da noch Familienangehörige sind oder so. Weil wenn du dann dort halt zurückreist, um dann da irgendwen vielleicht noch zu heiraten und dann zurückkommst und so, das halte ich halt irgendwo für fragwürdig. Also ich habe da mal so ein Einzelschicksal gelesen, wo dann eine 18-Jährige von einer Flüchtlingsfamilie, wo die dann zurück in ihrem Land, wo sie verfolgt worden sind, Urlaub gemacht haben, um sie dann zwangs zu verheiraten, um dann wieder zurückzukommen. Also, und der Artikel hier allgemein spricht es halt an, dass durch die Flüchtlingswelle wir halt viele neue, liebe Mitbürger mit Migrationshintergrund haben, die Urlaub in ihrem Heimatland machen. Allerdings geht man halt auch nicht auf Zahlen ein und man stellt im Artikel auch heraus, dass das nicht ein besonders hoher Prozentsatz ist. Also, aber es gibt's halt, dass man dann aus Algerien flüchtet und dort wieder hin will, weil man sehr arg verfolgt wird und so. Wobei ich da halt auch sagen muss, es ist vielleicht eine merkwürdige Zahl, aber so eine Person von 5 bis 7 Personen betrügt irgendwo. Das ist so meine Daumenregel. Also ob du das jetzt bei Versicherungsbetrug dir anguckst oder bei Doping im Sport. generell hast du so einer von 5 bis 7 Personen, die halt sich einen Vorteil erschleichen wollen. Und ich denke, dass die Dunkelziffer höher ist, aber solange halt vom Staat da keine ordentliche Statistik erhoben wird, ist das halt auch im Dunkeln stochern. Also, aber das wäre sozusagen meine Einschätzung. Eine von 5 bis 7 Personen. Aber ich finde auch diese Sache, dass das unter Datenschutz fällt. Ich bin auch für Datenschutz, aber in dem Fall muss ich sagen, warum soll jemand, der irgendwie hier sich wegen politischer Verfolgung in seinem Heimatland hier praktisch zum Schutz hinbegibt, warum um zum Teufel sollte der nicht mitteilen müssen, wenn er wieder in dieses Land zurückfährt, weil dann kann ich eigentlich nicht an die Bedrohungslage wirklich glauben. Ja. Also Ja, vor allen Punkt. Dingen, wir haben ja noch alles mögliche andere. Wir haben ja auch noch so Sachen wie sich irgendwo anschließen beim Islamischen Staat und so ein Zeug, was halt irgendwie keinen Sinn, was irgendwie passieren Es kann. Also gibt je nachdem, wo die Leute halt eben herkommen, natürlich. aber auch legitime Gründe, also zum Beispiel, wenn jetzt, es gibt ja Flüchtlingslager auch in den Ländern, an den Grenzen in der Regel. Und wenn diejenigen, jetzt spinnt wieder das Mikro rum, wenn diejenigen halt ihre Familie oder ja, Verwandte in den Flüchtlingslagern besuchen wollen und gucken wollen, wie es denen geht. Ja, ich kann das schon auch irgendwo mit verstehen, aber Dann so, tanzen sie dann da vor keine sich bei den Ahnung. Verwandten rum oder wie, so, ja, ich bin in Deutschland jetzt, ja. Also für mich hört sich das halt einfach nicht nach tatsächlich Angst davor haben, gezwungen werden, sich dem IS anzuschließen oder geköpft zu werden. Das hört sich für mich einfach nicht so an. Vielleicht bin ich da dann unempathisch oder so. Ich meine, nicht mal eben gezwungen werden, irgendwie sich da anzuschließen, aber es gibt ja Leute, die halt extra in diese Gebiete natürlich fliegen, um sich da anzuschließen. Also Ja, unter dem wie. Gesichtspunkt halt eben zu sagen, wo man hinreist, fände ich schon eigentlich, wäre ganz gut. Ja, Ja, also. vor allem, wir überwachen doch auch einen Haufen. Wo ist denn deren Datenschutz dann? Wir überwachen doch einen Ja, das ist Haufen immer so ein Leute, die nach Punkt. Syrien zurückgehen oder Ja. nach Syrien gehen. Ja, da brauchst du ja dann konkrete Verdachtsfälle halt eben. Stimmt. Ja, Da wir haben hast du es ja dann schon mittlerweile. Ansätze, dass du denkst, okay, der ist im terroristischen Milieu oder so. Also wir haben ja mittlerweile auch bei der Bundeswehr gab es ja früher nur Führungszeugnis, was du vorlegen musst und mittlerweile machen die einen umfassenden Hintergrundcheck, weil sich von den Bundeswehrsoldaten haben sich 20 Soldaten, die hier ausgebildet worden sind, haben sich dem IS angeschlossen. Also das muss man auch erstmal sinken lassen, sozusagen, dass du dann hier jemanden im Militär hast, der dann sagt, ich tue jetzt hier als Freizeitentscheidung mich dem islamischen Faschismus anschließen und das ist eine gute Sache, was ich da so mache. Also was da in den Köpfen von den Leuten falsch gelaufen ist. Also ja. Ich meine Ja, da. gut, aber du hast ja auch diese Rückreisegeschichten öfter im Fernsehen gesehen, dass Leute gesagt haben, oh, hier ist es zu kalt und ich dachte, ich kriege ein Haus oder irgend sowas und gehen dann nach Syrien zurück oder in den Irak. Ja, Ja, und dann fragst du dich auch, wovor seid ihr eigentlich genau geflohen? Ja. vor Verantwortung tragen, sich dann entweder am Assad anzuschließen oder sich der Freien Syrischen Armee anzuschließen, zu gucken, dass der Bürgerkrieg vielleicht auch mal wieder aufhört. Weil das ist, also klar ist es von mir unverschämt, wenn ich, wo ich noch nie in wirklich einer Gefahrenlage war, sowas zu sagen. Aber ein Stück weit ist es halt auch einfach so, schließ dich doch bitte einem Lager an und guck, dass der Bürgerkrieg irgendwann mal aufhört. Es wird nicht dadurch besser, dass das Land dann irgendwann 50% weniger Bevölkerung hat, weil sich niemand dafür entschließt, irgendwie, keine Ahnung, sich für irgendeine Seite zu entscheiden, sondern einfach nur sagt, ich entscheide mich für pro schönes Leben, sondern vielleicht gucke ich, dass ich meinen Staat wieder aufbauen kann. Also ich weiß auch nicht. Wollten Also wir Staaten nicht langfristig sowieso abschaffen und Nationalismus und so? ja, das stimmt. Da ist Okay. der Mittlere Osten Vorreiter. Dann hätte ich die Idee, vielleicht sollten wir einfach so ein paar von diesen Anti-Deutschen und so nach Syrien schicken. Die erklären denen das dann, dass das Stimmt. mit dem Staat gar nicht so schlimm ist und das Ja, ich macht glaube, die sowieso wissen das bald. schon. Ich wüsste da jemanden. Ja, den habe ich ins Forum gestellt. Da fand ich einfach, also allein es ist Bild, klar, aber die Überschrift ist, finde ich, grandios. Können diese Lampen vor dem Sexmob schützen? Ja. Hintergrund ist das Essener Stadtfest, bei dem diese speziellen Lampen zum Einsatz kamen, sogenannte Power Moons. Das ist auch wieder so ein schwachsinniger Name. Aber ja, so heißen die Drecksdinger halt. Man hofft damit, dass man halt potenzielle sexuelle Gewalttäter durch die Beleuchtung abschreckt. Also soweit sind wir schon. Wir erzählen nicht, wie war das, warum beleuchtet ihr unsere Straßen, anstatt den Männern beizubringen, nicht zu vergewaltigen. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ne? Aber das ist ja jetzt eine langstehende Taktik. So funktionieren ja auch Frauenparkplätze. Das sind ja immer die, die unter den Lampen sind. Aber ich Ja, glaube, was ich hier gerade sehe, ist dieses Ding vom THW hier, was das hier beleuchtet. ich Meine finde, Güte, ich glaube eher, dass das dafür sorgt, dass wir besser beleuchtete Videos von den Taten sehen. okay. Ja, und es Ja, hat ja auch nichts kann auch geholfen. sein. Also es gab ja trotzdem Übergriffe bei diesem Stadtfest. Ja, also. Das ist ja jetzt kein einzelner Täter, der sich dann verschrecken lässt, weil irgendjemand ihn sieht, sondern es ist eine Gruppe, die sich halt gegenseitig hochpusht und. Du schneidest ab. Ist für mich nicht wirklich. Also ist, keine Ahnung, guter Ansatz, aber Guter das Ansatz. funktioniert gegen andere Übergriffe. Das Aber funktioniert nicht gegen so Gruppen. ich finde, das ist ein ziemlich Pfefferspray, guter Einwand. Wasserwerfer bauen. Also, wie soll ich sagen, wir sind hier im Westen, wir sind mit der Art von Kriminalität, wir kennen die einfach nicht. Also, was wir hier haben, es sind so mehr so Einzeltäter, aber so eine gruppenbezogene Belästigung, das haben wir hier eigentlich nicht mehr, seit sehr, sehr langer Zeit. Und deswegen sieht man auch, wie sich sozusagen der Staat irgendwo schwer tut, tatsächlich irgendwas zu machen, was wirklich hilft. Also. Das hatte sich halt in Rotlichtbezirke und so Halbweltmilieu zurückgezogen, sowas. Ja. Und das war nicht allgegenwärtig, ja, allgegenwärtig ist auch wieder übertrieben, aber es war nicht so offensichtlich auf Stadtfesten oder so. Ja. Diese Gruppen, die das bei uns in der Vergangenheit betrieben haben, die waren so schlau, zum Schutz ihrer Geschäfte das im Halbdunkel der Bahnhofsviertel zu machen. Also nicht, dass es das bei uns nicht gab, weil das würde ich nicht sagen, aber es war Ja, halt klar. eine ganz andere Ebene. Ja, das waren die Sexlampen, viel mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Ne? Die Sexlampen. Sexlampen. Die scheinen auf dich und du kriegst einen Ständer. Ja, die Leonie hat hier noch im Chat gesagt, das wäre hilft gegen Vampire, UV-Licht. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das, man mag es nicht glauben, aber der ist von mir, die schlimme Fratze der Religion. Der hat sich der Weihbischof Hans-Joachim Jaschke mit dem Wolfgang Kubicki unterhalten. Und ja, das, was Herr Jaschke sagt, sei es Bullshit und das, was Herr Kubicki sagt, sei es komplett richtig. Also das hat mich sehr gefreut hier. Ja, es ist halt ein ziemlich langes Gespräch. Wir verlinken das auch nachher. Steht auf jeden Fall alles drin, was man da so. Ja, also es ist selten, dass die Politiker in Deutschland so vernünftig Bescheid wissen, was diese ganze Staat-Kirchen-Geschichte angeht. Meistens beschränkt sich das immer so auf, ja, aber die Religion macht doch so viel Gutes. Und das ist halt eben meines Erachtens nach gerade im Zusammenhang mit dem Islam heutzutage nicht mehr möglich, das aufrechtzuerhalten, dieses Verhältnis, was wir in Deutschland haben, dass wir sagen, so ja, die Kirche hat so einen Sonderstaat, das ist nicht nur einfach ein Verein oder so, sondern das ist irgendwie so ein gesellschaftlicher Akteur, der mit allen möglichen Sachen verdrahtet ist und der überall Angebote machen kann für die Trägerschaft und dann privilegiert wird mit allen möglichen Sonderrechten für die Leute, die da arbeiten und für alles, was da irgendwie so abläuft. Ja, also das ist halt, ich will das jetzt auch gar nicht alles, das wäre eigentlich mal ein Thema für einen Sonderstream, diese ganzen Fragen. Nur mal so, weil da bin ich halt drüber gestolpert und was ich vor allem da nochmal nachgeguckt hatte, war dieses Ding hier, das war ganz uns vorbeigegangen, wo ja auch der Herr Kubicki, der ja Rechtsanwalt ist, sich zu dieser Sexualstrafrechtsreform da damals schon im Januar diesen Jahres geäußert hat. Und hier steht halt eben, es gibt also keine Gesetzeslücken, die geschlossen werden müssten. Und dann sagt der Kubicki, nein, ich sehe momentan keine. Und es geht halt um die Strafverfolgung und so, also quasi genau die gleichen Sachen, die Herr Fischer eigentlich auch gesagt hat, der Bundesrichter. Und ja, Gesetze also auch bringen halt da. nichts, wenn keine Polizei vor Ort ist, die halt auch Recht und Ordnung aufrechterhalten kann. Also das bringen ja alle Gesetze, bringen dir da nichts. Also ich weiß auch nicht, wie im Nachhinein Nein heißt Nein, irgendwie die Situation in Köln hätte verbessern können sollen, theoretisch. Also keine Ahnung. Ist einfach nur sinnlos. Symbolpolitik. Ja, aber Symbolpolitik halt, die einstimmig angenommen wurde, die geschrieben wurde von irgendwelchen Frauenverbänden. Und genauso wie auch diese ganze Kirchenpolitik auch größtenteils halt gemacht wird von Leuten, die da selber seit jüngster Jugend Mitglied sind und ja auch die Kirche gar nicht empfunden wird als Lobbyist, obwohl das ja eigentlich so eine der heftigsten Lobbys ist, die wir in Deutschland haben, ne? Also es gibt alle möglichen Andachtsräume in irgendwelchen Parlamenten und so. In Krankenhäusern auch. Und die haben halt das Ohr der Politik auf jeden Fall. Also wenn man Politiker ist und da so in so einer Blase hockt, dann kommt es einem sicherlich so vor, dass alle Leute irgendwie der Meinung sind, dass man unbedingt ganz viel für die Kirche machen muss und das alles hochtun muss und so. Aber wenn man mal in der allgemeinen Bevölkerung nachfragt, ist den meisten Leuten das eigentlich vollkommen egal. Die wenigsten wissen überhaupt, welche Sonderrechte die Kirche überhaupt hat und wie die sich überhaupt historisch begründen. Und was es daran überhaupt auszusetzen gibt und diese ganzen Dinge. Ne? Und deswegen freut mich das auf jeden Fall sehr, dass Herr Kubicki da ziemlich viel Ahnung zu haben scheint. Und halt eben auch von der Sexualstrafrechtsreform, weil da haben sich ja auch andere Anwälte und so zu geäußert und die haben das nicht gerade gesagt, dass da keine Lücken sind. Ne? Aber das waren dann halt auch eher halt wieder die Leute aus dem Aktivistenlager, deren Weltbild halt eben so ist. Da haben sie dann mal irgendwie zwei Entscheidungen irgendwie gelesen, wo dann da irgendwie stand, und dann haben wir die Frau gefragt, ob sie sich nicht gewehrt hat, und dann hat sie gesagt, nö, und dann haben wir es irgendwie abgelehnt. Und dann kommen die halt eben auf die Idee, dass das irgendwie Gesetz wäre, dass sich die Frau wehren muss oder so, obwohl das ja nie irgendwo drin stand im Gesetz. Und lauter solche Sachen. Ja. Das Ding ist halt auch nicht, dass so, wenn ein Justizirrtum vorliegt, dann ist es ja bei den Aktivisten im Normalfall so, dass man dann ein Justizirrtum nimmt und sagt, das ist die Regel und es passiert millionenfach pro Stunde, genauso in Deutschland. Also, das ist eigentlich so diese Hysterie-Modus sozusagen, den dann die Aktivisten fahren und dann hast du die Presse, die mit einschreit, einfach nur Applaus klatscht. Also wortwörtlich, weil es halt ein aufregendes Thema dann ist. Ich möchte gern Schutzlücken. Keine Ahnung. Ohne Worte. Ja. Ist die Beste. Ich hab sie so lieb. Zwischen. Weißt du, sie ist für mich so das Beispiel, dass wenn du ein Chromosom zu viel hast oder zu wenig, kannst du es trotzdem ins Handelsblatt schaffen, weißt du? Inspirierend. Okay. Ableism. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Able. Keine Ahnung. Dafür mein Name, Hans Abel. Ja. Ja, warum kann man da eigentlich nur schreiben? Ja. Warum Handelsblatt? Was seid ihr? Und das Tollste ist, dass irgendwie und drei Tweets weiter drunter oder so entspannen sich dann gleich irgendwie eine Diskussion darüber, wann sie denn der Redaktion Nachhilfe geben würde. Und sie hat das erstmal gar nicht so gerafft. Ich weiß nicht, war das hier? Nee. Es war aber, glaube ich, unter einem anderen Tweet. Sie hat das erstmal gar nicht so gerafft und dann hat aber die Kollegin, die damit, da doch hier, Nachhilfe für wen? Und dann kommt unten die Antwort, irgendwie Nachhilfe für eine männerlastige Redaktion. Ja, die es in einer männerlastigen Redaktion brauchen. Und ich dachte mir schon, genau das verdient ihr dafür, dass ihr euch die Tante eingehandelt habt. Weil genau das, da werdet ihr noch richtig Spaß dran haben. Ja, Q, den das Handelsblatt ist, frauenfeindlich Artikel, der dann in einem Jahr oder so dann rauskommt, wenn sie Mhm. sich da geschasst haben, weil sie sich mit allen angelegt hat. Ja, also ich denke, Don Alfonso hat wahrscheinlich Tränen gelacht, ja. Als er das Ja, aber war gelesen denn hat. das überhaupt Don Alfonso, der so auf die Uschi konnte? Ich glaube, das war eher Pallenberg, oder? Ja, der Don mag die auch nicht. Der hat auch da so ein paar, der hat auch was da, ich weiß nicht, ob ich den Tweet jetzt so schnell finde, der hat auch explizit was dazu gesagt. Der hat schon des Öfteren über, wenn es um die Tante, um die Frau Banaschuk ging, hat er schon öfter mal was gesagt, was nicht so freundlich war. Ja, das Erste, wo sie Ärger für kriegen, ist, dass sie ihr Blumen gegeben haben. Das ist so sexistisch. Ich meine, nur weil sie eine Frau ist, muss sie Blumen mögen? Da fängt es schon Da, an. oh, da habe ich gestern auch noch ein super Ding von Robot Chicken gesehen. Weiß ich auch gar nicht. Ach, den Titel habe ich jetzt auch gerade nicht. Auf jeden Fall ist es extrem witzig. Es ist ein Video, wo sich die Figuren aus Toys mit einem neuen Spielzeug unterhalten. Ich weiß nicht, wer Robot Chicken nicht kennt. Die machen so Stop-Motion mit Actionfiguren und lustigen Texten dazu. Darf ich nochmal kurz reingrätschen, bevor ich es wieder vergesse? Ich sehe gerade dieses Ding hier, dieses Morning Briefing Handelsblatt, die wichtigsten Neuigkeiten am frühen Morgen. Und dann eben, wie diese Frau da mit dem Kaffee lang gegangen ist, muss ich mir so vorstellen, wie sie ihre Twitter-Timeline aufmacht und irgendwie liest so, ja, gesellschaftssexistisch, alles scheiße, AfD auf dem Vorhang, hast du meine Rechte und dann so genüsslich einen Schluck von ihrem Kaffee nimmt. Na, auf jeden Fall sind diese Toys-Figuren im Dialog mit einem Stück Holz, mit einem Auge und einem Hut und einem Seil dran, und das Stück Holz erklärt ihnen halt, dass es viel besser ist, weil sich das Kind da selber ausdenken kann, was das für ein tolles Spielzeug ist. Und es hat auch keine Waffen wie ihr Arschlöcher, und es ist nicht gewalttätig wie der Cowboy oder oh, wie der Laser. Das ist sehr, ein sehr lustiges Ding. Das Robot Chicken, wie gesagt. Ich muss mal gucken, ob ich das in meiner Timeline finde. Dann packen wir es auch in die Quellen mit rein. Also das mit den Waffen, das ist immer ganz lustig. Also meine Mom hat meinem großen Bruder immer nie eine Waffe kaufen wollen, also das Kinderspielzeug. Dann hat er zu ihr gesagt, ja, wenn ich groß bin, kaufe ich mir mal eine echte Waffe. Und dann hat er dann Waffen bekommen und später ist er halt Soldat geworden. So, keine Ahnung. Aber so, ja, mit Kinderspielzeug, also. Toy Story Meets Pinko heißt das Video übrigens. Ja. Ja, das habe ich auch gepostet. Das ist Modern Economic Feminism Harming Women. Das ist ein Interview mit Based Mom oder Christina Hoff Sommers, einer Feministin aus Amerika, die für das American Enterprise Institute arbeitet, einen konservativen Think Tank. Die Dame hat den Beinamen Based Mom gekriegt, nachdem sie sich während Gamergate auf die Seite der Gamer gestellt hat und gesagt hat, lass sie doch einfach ihr Ding machen. Und die hat auch vorher schon ein Buch namens The War on Boys, der Krieg gegen die Jungs, geschrieben. Also es ist eine Frau, die durchaus Feminismus anders versteht. Und meine Katze stimmt nicht zu. Okay. Ist ein sehr gutes Interview. Es geht halt darum, warum STEM-Fields, MINT-Fächer weiterhin halt männerdominiert sind und was dieser Third Wave Feminismus halt nicht tut, um Frauen zu helfen. Und jetzt muss ich hier mal meine Katze rückstellen. Feigl! Ist gut jetzt! Matt disagrees on feminism. Was ist denn? Green of this screen. Aber die Christina, das ist eine gute. Also, die schreibt auch gut. Also, ich meine, ein großes Problem ist ja auch einfach nur, dass, ich weiß nicht, ich tue Frauen nicht häufig keinen Respekt aussprechen, aber wenn ich einfach höre, ich habe Gender Studies studiert, dann denke ich mir, ja, da habe ich noch mehr Respekt vor Theologie. Also ernsthaft, eine Ahnung. Also. Ganz ehrlich, ich meine Theologie, da kann man wenigstens ordentlich was über die Ja, ja, nee, ganz bin ehrlich. gespannt. Da gibt es viel, was man lernen kann über Ja, Trans. es ist Es auch muss ja viel nicht jeder Unsinn, Theologe aber religiös sein, theoretisch. Ja, praktisch schon. Weil ich hab überlegt, ob ich Religionslehrer werden sollte. Das wäre verdammt lustig Boah. gewesen. Ja, hast du auch Ich falsch glaube, überlegt. das durfte ich gar nicht. Wenn du da nicht 100% auf Linie bist, das ist ja auch wieder so ein Ding, dann kannst du diesen Job nicht machen. Weil das ist halt so vorgesehen, dass du da, das ist Bekenntnisunterricht. Also du musst da den Leuten halt eben die Religionswahrheiten da vermitteln. Glaubenswahrheiten. Und das kannst du ja nicht machen, wenn du erzählst, dass das alles Humbug ist. Ja, das ist schon so eine Sache. Es ist schon merkwürdig. Nächste Woche erfahren wir dann, was so ein Kilo Katzenfleisch auf den freien Markt bringt. Die Nervensäge, echt. Ja. War es das schon dazu jetzt, oder? Hast Ja, du? Ich denke also mal. ich habe jetzt nichts mehr zu sagen dazu. Okay. Ach, schon wieder was von mir. Das ist aus Kanada. Wir kennen das ja schon mit dem Schwimmunterricht und den Klassenfahrten, dass muslimische Eltern da oft Probleme haben, gerade wenn es um Mädchen geht. In dem Fall ist es noch ein bisschen lustiger, weil in einer Grundschule in Toronto haben muslimische Eltern gegen den Musikunterricht protestiert, weil das Singen und Tanzen und solche Sachen sind ja unislamisch. Und deswegen haben die versucht, ihre Kinder da praktisch rauszuholen aus dem Musikunterricht. Dann ist ihnen aber ein Gegenvorschlag gemacht worden, sozusagen zur Güte, dass die Kinder halt nicht teilnehmen müssen im Sinne von singen, Instrumente spielen, klatschen oder sonst irgendwas, sondern halt einfach nur anwesend sind. Das war denen aber auch nicht genug. Ja. Und jetzt läuft es so, dass die Eltern wohl ihre Kinder abholen, sobald der Musikunterricht beginnt und dann wieder hinbringen und der Streit weitergeht. Und auch der, das war ein schönes Zitat Justin Trudeau. vom Vorsitzenden der islamischen Gemeinde. Ich muss es gerade finden. Der hat gesagt, wo ist es denn? Kuffar, alles haram. Ähm, Glaube wir machen, wir machen keine Kompromisse mit niemandem, wenn es um die klar vorgegebenen Anweisungen und Prinzipien des Propheten geht, sagt der finde ich gut. Vorsitzende der muslimischen Gesellschaft da in dem Ort. Ja. Finde ich Also, gut. ne, Ist das nicht Musik ist toll? Haram. Ja. Ne? Alles andere Alleine. wäre pro Hitler. Allein schon halt diese Einstellung, Musik ist Haram, da könnte ich, also ich bin halt echt jemand, der sich ein Leben ohne Musik überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und zwar ohne Musik, die Muslime wahrscheinlich überhaupt nicht mögen. Ja? Dann, also die Muslime, die dieser Musik ist böse Sache anhängen. Ja? Und so ernst kann das ja nicht sein, wenn ich mir die Türkei und andere Länder angucke, wo es jede Menge Musik gibt. Ja? Ja, Also das da. kann ja sich durchaus jetzt noch bewegen. Ne? Also in der Türkei, da gab es auch diesen Angriff auf dieses Radiohead-Listening Ja, das war aber, glaube da. ich, weil Ramadan war und jetzt nicht unbedingt nur wegen der Musik. Das Dann ist ja war, okay. nee, die haben da getrunken und getanzt und solche Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass das okay ist, aber ich glaube nicht, dass das an der Musik per se lag. Ja, das würde ich aber schon sagen, dass das in die Richtung auch noch gehen Ja, kann. es geht in die Richtung auf jeden Fall. Also klar, es ist ja auch mit Musik kommt ja auch die Kultur, feiern, tanzen, Bier trinken etc. Also das ist ja bei uns untrennbar verbunden mit Musik eigentlich. Ja. Da Ich weiß nicht, wenn gibt's. ich eine muslimische Gemeinde habe, die sagt, wir wollen unsere Kinder vom Musikunterricht ausschließen, würde ich mir mal direkt die Moschee angucken und schauen, was für Lehrbücher dort rumliegen. Weil du hast halt keine Ahnung, der Wahhabismus, die haben ja hier ihr Lehrmaterial, was in die ganze Welt exportiert wird, und an den Kindern erklärt wird, dass man, was alles Haram und Kuffar ist und dass es in Ordnung ist, wenn man Ungläubige tötet und die ganze Scheiße und wenn einfach Eltern hast, die schon so drauf sind auf ihre Religionsideologie, dass sie sagen, Musikunterricht, das ist Haram, dann keine Ahnung, das ist halt, Ja, dazu fällt mir übrigens auch gerade noch mal ein interessanter Vergleich ein, denn wenn ich mir mal überlege, dass die da so einen Kram irgendwie machen, Musikunterricht und sagen, das ist jetzt verpflichtend und die Leute dann ihre Kinder da rausholen. Also probier mal diesen Trick zu machen mit Religionsunterricht in einer deutschen Schule. Ja. Oder diesen komischen, wenn es überhaupt irgendwelchen Ersatz dafür gibt oder so. Oder ich kann mich noch erinnern an meine Berufsschule, wo es dann plötzlich hieß, so ja, entweder er geht jetzt hier zu diesem komischen Religionsunterricht auf der Berufsschule, wo der kriegt eine 6 dafür. Weil bei mir auf der Berufsschule hat der Religionslehrer nie Klassenarbeiten geschrieben, meinte er, aber wenn ihr nicht das Maul halten könnt während der Schulzeit, dann müssen wir Klassenarbeiten schreiben. Ja, so ähnlich lief das da auch. Also da hatten wir so ein Stück weit Glück gehabt sozusagen, aber ich fand es dort auch hart, dass ich Religionsunterricht habe und den Ethikunterricht nehmen kann und aber auch nicht fernbleiben kann. Weil gut, ich habe den Lehrer schon gemocht, der war auf jeden Fall eine coole Socke, aber keine Ahnung, es ist halt einfach fragwürdig. Also von vorne bis hinten. Das Ja. Ding halt in Kanada ist, weißt du, du hast dann da die ganze Toleranzbrigade, die aufmarschiert, damit dann die Muslime ja nicht sich irgendwie ein Stück weit anpassen müssen. Und der Spaß wird halt sein, wenn es dann irgendwann so eine leichte Balkanisierung, so Pariser Gefühle aufsteigen und sie dann Probleme mit Terrorismus und Salafismus bekommen, dann ist die Toleranzbrigade die ersten, die dann auch wieder komplett nach rechts umschwingen, weil das sind dann sozusagen die hirnlose Mitte, die man einfach wie Schäfchen vor sich rumtreiben kann. Das ist eigentlich sozusagen noch das Grausamste an der ganzen Geschichte, Die weil halt am Diversität. härtesten enttäuscht werden, praktisch von der Sache jetzt, weil sie am meisten Hoffnung reinstecken und am meisten Ja, wo. emotional dahinter stehen. Wortwörtlich. Und das richtet sich auch nicht gegen Muslime, aber halt einfach gegen Ideologie, die von Arsch ist, von vorne bis hinten. Also, keine Ahnung, Musikunterricht, Haram, ohne Spaß. Haram ist Haram. Ja. Musik ist vielleicht Haram, aber Death Metal ist vollkommen halal. Genau, ist keine Musik, von Ja. daher. Ja, schon, musst du dekonstruieren einfach, musst du Es alles geht. dekonstruieren, musst du Es gibt sagen, nur nee, eine das ist Sache, Krach, das ist nur es gibt nur Scheiße, eine das ist keine Musik, Musik. die im Islam absolut halal ist, und das ist Katzenmusik. Weil der Prophet liebte Katzen. Ja, und auch nur, weil die Christen Katzen gehasst haben. Man muss sich ja etablieren, weißt du? Man muss sich von den anderen absetzen, damit man seine eigene Religion aufbauen kann. Also das ist die Geschichte dahinter, wortwörtlich. Christen mögen keine Katzen, deswegen finden wir Katzen geil. Das ist wie so ein Kleinkind-Trotz-Reaktion. Das war Geschichten. Ich dachte, das war, weil das in den Geschichten über den Propheten drin stand. Ja, schon, aber er hat sozusagen Katzen gemocht, weil er sich absetzen wollte. Also, muss so spalten Christen weg. So. Ich halte es damit, Gott hat Katzen geschaffen, damit wir kleine Löwen zum Streicheln haben. Ich halte das da so, dass Katzen einen schlechten Charakter haben. Nur Hunde Das kann gehören. durchaus sein. Nee, also Katzen sind, das habe ich auch eben im Chat geschrieben, der macht das gnadenlos immer dann, wenn ich zum Beispiel einen Kopfhörer auf habe, macht der Terz, weil er weiß, da ist meine Zündschnur kürzer, ihm ein Leckerchen zu geben. Hier, komm, komm, komm, hier, nimm und sei ruhig. Das nutzt der gnadenlos aus. Scheiß Hauskatzen. Das fand ich ganz interessant. Das war bei irgendeinem Interview von Gazzard, wo der dann, weil Gazzard Hundeliebhaber und der andere war Katzenliebhaber, und Gazzard hat dann halt die evolutionsbiologischen Theorien, warum wir Katzen haben und warum wir Hunde haben, kurz beleuchtet. Nämlich, Hunde bringen halt sehr viel für den Menschen, Katzen bringen aber weniger. Bitte? Deswegen sind Hunde. Sind symbiotisch und Katzen sind parasitär, die aber auf die gleiche Sympathie, die sie praktisch ausnutzen, Das ist sitzen. aber eine dumme Sicht drauf, weil ohne Katzen wäre zum Beispiel die ägyptische Hochkultur nur schwierig möglich gewesen. Ist das so? Schädlingsvernichtung. Ja, Wir das habe ich mir haben auch gedacht. Katzen, Evolution oder anthropologisch, weil wir Getreidespeicher haben. Und Ja, weil genau. die Schädlinge angezogen haben und die Schädlinge haben wiederum die Katzen angezogen. Ja, das hatte ich mir da auch gedacht, aber da merkt man dann, dass der Gazat halt, dass der Gazat halt doch studiert ist und nicht vom Land kommt. Zumindest lange nicht mehr da war. Ich weiß nicht, wie der im Libanon gelebt hat als Kind. Katzen sind also gegen Schädlinge, ja. Mäuse, Klingt aber ja. sehr rassistisch. Ja, die Affen, Mäuse und Ratten und so, das ist, da sind die schon recht mausophob. Das klingt nach Genozid. Ja, hier, die Apothekenumschau. Nee, wie heißt's? Kind und Hund? Nee, irgendwas. Hat hier einen Artikel geschrieben, den Tichy kommentiert hat, oder ja, halt so eine Bilderstrecke mit ein paar Texten. Wie erkenne ich zum Beispiel, ja, dass die Kinder, Eltern der Kindergartenkinder in meinem Kindergarten vielleicht rechts sind? Ne? Und da allein schon die Illustration mit dem blonden Mädel mit den geflochtenen Zöpfen zeigt uns schon, wohin die Reise geht. Ne? Und ja, und ratet mal, ratet von welcher gesellschaftlichen Institution hier die wissenschaftliche Untermauerung kommt. Ne? Luxemburg-Stiftung oder Antonio-Amadeo-Stiftung. Na, es geht um Nazis, also ist es in dem Fall die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ne? Und da werden dann schon ein paar schöne Strohmänner aufgebaut und es wird eine Nazi-Mutter konstruiert in dem Artikel und so. Also es ist ja jetzt halt auch schon im Kindergarten. Melden Sie rechte Eltern an Ihre Gruppenbetreuer oder was? Ich verstehe es nicht. Und Ist das krank, ey? So, ja, hey, Gulags great again. guck dir deine mitspielenden Kinder ganz genau an, ob es vielleicht Nazis sind. Und wenn ja, hier ist die Nummer der Alma-Dio-Antonio-Stiftung. Weil dein Balg blonde Haare hat und ordentlich gekleidet aussieht, sind es dann Nazis oder was? Kinder, sobald ihr das Unbedingt. erste Mal Internet kriegt von euren Eltern, da geht ihr auf www.denunziant.de und meldet alle eure Nazi-Mitschüler. Gulaglisten, Alter, ohne Spaß. Das sind Ja, Gulaglisten, was kommt als diese nächstes? Leute. Das Pamphlet für die Kinder, ist meine Mutter ein Nazi? Oder noch besser, ist mein Papa ein Nazi wahrscheinlich dann. Ja, genau das. Ich Ja, klinke und mich vor auch allem. gerade mal ganz kurz ein. Hi. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber geht es da jetzt hauptsächlich um die Verhaltensweisen oder um das Aussehen? Weil oben steht ja jetzt was mit Still und Gehorsam Es geht oder. um beides im Endeffekt, ja. Aber natürlich ist halt das mit den Zöpfen sticht halt am meisten raus. Aber es sind halt auch Redewendungen etc. werden halt auch. Okay. Still und leise. Ich weiß halt nicht, weißt du, um ehrlich zu sein, wenn du das auf die aktuelle Gesellschaft beziehst, wenn du ein Nazi wärst, dann bist du ja ein Nonkonformist. Also eigentlich ist ja, war ja das Ziel von den Nazis, die gesamte Gesellschaft auszurichten und dann konform zu sein. Also sozusagen, während du dich daran beteiligst, Jagd auf die vermeintlichen Nazi-Kinder zu machen, bringst du eigentlich die psychologische Komponente mit, dass du bei der SS mitmaschinen könntest. Also, Also, weißt du, so in der Indoktrinationspsychologie ist es halt so. Also, das, ja, die Leute, die da Jagd machen, das wären die perfekten Nazis. Weißt du, keine Ahnung. Ist halt genial. hier gibt es Zitate zum Beispiel von der Heike Radwan, Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus. Über die haben wir ja auch schon mal gelacht bei der AA-Stiftung. Die sagt, Kinder rechter Eltern sind nicht unbedingt anders als Kinder anderer Eltern. Sie fallen manchmal erst nach längerer Zeit auf, zum Beispiel, weil sie sehr still oder sehr gehorsam sind. Dann des Weiteren akkurat geflochtene Zöpfe und lange Röcke. Und ganz wichtig, Kinder solcher Eltern würden keine amerikanischen Schriftzüge auf der Kleidung tragen. Nur Thor Steiner. Ja, Ja, nicht außer Lonsdale, Lonsdale, wollte ich gerade sagen. Und es war Englisch, oder? Die Eltern. Aber ich kann mir vorstellen, dass einer mit so einem dicken Blatt ein Honor-T-Shirt ankommt und die alle denken, puh, ein Glück, keine Ahnung. Die Eltern sind nett und engagiert. Sie bauen persönliche Beziehungen auf und übernehmen gerne Ämter im Elternbeirat. Also, wenn jemand zu freundlich zu Ihnen ist, ist es wahrscheinlich ein Nazi. Wenn er sich auf einen Platz im Elternbeirat bewirbt, ist es wahrscheinlich ein Nazi. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber na gut, das muss ich Oh auch Mann, aus Erfahrung sagen. Alle Menschen, die, also alle Eltern, die sich auf Elternbeiratspositionen aus eigenem Willen praktisch dahin pushen, sind schlechte Menschen. ja, ist es so. Das waren bei mir in der Schule immer die vergammelsten Eltern, die immer ihr Kind übelst gepusht haben, wo die Kinder einfach nur, keine Ahnung, Spacken waren, weißt Ja, genau. Und sagt man nicht generell, dass gerade Eltern aus mit dem rechten Milieu oder rechtes Gedankengut eher keine Helikoptereltern sind und eher mit Schule nicht viel anfangen können und dass Ja, er, also ja. es macht überhaupt gar keinen Sinn, was da verzapft wird. Ja, aber ich find das Level der Paranoia extrem geil, weil das ist halt, engagieren sich die Eltern? Sind das vielleicht sogar gute Menschen? Seid misstrauisch, Mitbürger, Die seid misstrauisch. Machtergreifung fängt im Elternbeirat an. Der Mann hat mir einen guten Tag gewünscht. Das kann nicht echt sein. Aber das ist halt so ein richtig paranoides Weltbild, wo man dann auch merkt, so, weißt du, sowas kommt bei rum, wenn du jeden Tag kiffen tust, weißt du, eine Grundparanoia, weißt du, wo du dann an scheiß Kindergartenkind siehst und dir denkst, boah, Hitler, Hitler, guck dir das Kind an, oh Hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber das Kind hat einen Hitlerbart. Und dann geschnitten mit allem aus dem Elternbeirat und sofort so, ja, dieser scheiß Nazi. Kennt ihr Boys from Brazil, den Film? Nein. Nee. Sehr lustige, bitterböse Komödie darüber, dass eine Geheimorganisation in Südamerika anfängt, irgendwie Klone von Hitler, also kleine Kinder, aufzuziehen. Sehr, sehr lustiger Film, kann ich nur empfehlen. Für jeden mit schwarzem Humor. Boys from Brazil. Klingt sehr interessant. Schaue ich mir gleich Der mal auf. Sicher. zweite Teil des Artikels erzählt die jammervolle Geschichte der Tochter einer gewissen rechtslastigen Melanie. Die ist alleinerziehend und arbeitslos. Ja, man möchte Hilfe schreien oder laut loslachen. Jedenfalls besagte Melody sei nun Gott sei Dank bekehrt worden von den Erzieherinnen. Es gab viele Gespräche mit der alleinerziehenden Mutter, in deren Verlauf sie immer einsichtiger würden. Nein, es braucht nicht viel Fantasie, um sich diese Einsicht erzeugenden Gespräche vorzustellen. Das ist doch toll, wenn schon die Erzieherinnen im Kindergarten irgendwie im Sinne der Amadeo-Antonio-Stiftung auf die Eltern einwirken, dann kann doch alles nur gut werden. Ja, als nächstes kommen sie dann wieder um die Kurve und sagen, die Kinder gehören alle zwangsverschifft oder so. Irgendwo hin ins staatlich geförderte Jugendlager oder so, wie auch immer diese Scheiße Fahr diesen Sommer mit ins Sommerlager der Kahane-Jugend. Wir haben jede Menge Spaß und denunzieren den ganzen hießen. Tag. FDJ, ey. Ja, Aber also. da können wir ein kleines Filmchen drüber drehen mit so einer Lehrerin, die vorne steht und dann dreht sie sich um und fängt an zu reden und plötzlich hast du ein Close-up auf ihr Gesicht und ihr rinnt der Schweiß an der Stirn runter und sie fängt an schneller zu atmen und dann siehst du das aus ihrer Perspektive und da sind ein Haufen kleine Kinder in Nazi-Uniform mit Hitler-Bärtchen in ihrer Klasse plötzlich. Von einem Moment auf den anderen. Aber ja, auch diese Broschüre, das hat auch ein echter Profi gemacht. Ne? Also Gefahr von, und dann musst du auch extra nochmal auf die rechte Seite mal schreiben. Rechts. Du, das ist totale Absicht. Das Ja, das ist mir klar, dass das Absicht Na, ist. unterstützt das Design den Inhalt. Ist Ja. perfekt. Die Frau heißt Claudia Meitert. Steht extra nochmal ein Artikel drin, die das gemalt hat und schön. Klasse. Klingt aber nicht sehr divers, der Name. Aber ich muss halt sagen, einfach dieses politische Gesinnung und Kinder, das ist bei mir einfach, da hört es bei mir irgendwo auf. Also ich habe da immer so diese Dash-Kinder im geistigen Auge, wo dann so ein Sechsjähriger dasteht mit einer Machete und sein Kuscheltierköpfen tut. Und das da ist einfach nur genauso Indoktrination von Kindern. Für keine Ahnung, also ein bisschen zivilisierter, aber das ist nichts anderes. Du schaust dann bei deinem Kind nach politischer Gesinnung oder was und tust daraufhin auf die Eltern schließen. Das ist einfach nur ekelhaft, Alter, ohne Spaß. keine Ahnung, Mann. Schick die Leute nach Syrien, Alter. Oh, ernsthaft. Und was hat das in der Zeitung namens Baby und Kind zu suchen? Also das ist wirklich... Ja, da sprechen sie junge Mütter bzw. junge Eltern an, die keine Erfahrung haben und die sich direkt in die Hose scheißen, wenn sie sowas lesen. Also direkt praktisch das Schwächste oder beziehungsweise das anfälligste Milieu für sowas. Du säst im Endeffekt Misstrauen in der Gesellschaft mit solchen Artikeln. Ne? Ja. Dass Leute sich nicht vertrauen, sondern sich über jedes kleine Ding, was jemand sagt oder ob er was Amerikanisches auf der Brust stehen hat oder ob das Kind Zöpfe hat, dann fängst du an, dir Gedanken zu machen nach der Lektüre dieses Artikels, wenn du blöd genug bist, das zu glauben. Oder unbedarft oder wie auch immer. Und das Ding ist halt auch, was die alleinerziehende Mutter, die sie hier als Beispiel aufführen. Ja, alleinerziehend, wahrscheinlich nicht viel Geld haben, ein Problem mit der eigenen Identität haben, weil die Familie, weil in der Familie auch ein Vater liegt, also sozusagen die heile Welt schon gebrochen ist. Das ist der Nährboden für Rechts- oder Linksextremismus und genauso religiöser Fundamentalismus. Es kommt bei solchen Menschen gar nicht darauf an, in welche Richtung das geht. Es gibt einen Nährboden, wo du einfach in eine extreme Richtung gehst. Also, keine Ahnung, das ist nicht nur rechts, das ist links, das ist religiös. Also, ich weiß nicht. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie diese Unterhaltung da gelaufen ist. Wahrscheinlich so nach dem Motto, wie irgendwie die Ausländer oder die Juden oder keine Ahnung, wer ist für alle Probleme verantwortlich. Nee, das ist doch nicht die Lösung. Du bist alleinerziehend, das ist doch ganz klar, wer für alles verantwortlich ist. Die Männer sind schuld. Und sie hat sich auch einsichtig gezeigt. Sie hat gesagt, ja, stimmt eigentlich. Man braucht einfach nur ein neues Feindbild und dann passt das. Genau. Ja, mir ist ein Nazi auch lieber oder ein Feminist, weil aus dem kann man auch einen richtigen Feministen machen. Moment. Feminist. Es ist ein Graus. Ja, hier Attacke von rechts, die keine Attacke von rechts war, sondern ein Schrei nach Aufmerksamkeit, wurde verurteilt wegen Verleumdung, weil es, keine Ahnung, irgendwie schon hart ist, dass du dir irgendwie was in die Brust ritzen tust für, weiß nicht, politisches Statement. Ich erinnere an den Abgeordneten der Linken, der kurz nach Köln oder wann? Ja. Angeblich von Rechten niedergestochen worden ist, wo auch rauskam. Das war er selber, also es scheint das ja immer wieder zu geben, dass Menschen versuchen auch halt ihre politische Ideologie mit erfundenen Gewalttaten zu unterstützen, false flag-mäßig. Und ich würde sagen, dass es latenter Jesus-Fetischismus ist, weißt du? Ich opfer mich für das große Wohl. Guckt mich an, ich leide. Ich leide für das große Gute, weißt du? Ja, und ich meine, Gamergate hat uns ja auch gezeigt, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass diese Mentalität offensichtlich in vielen Social Justice Warrior Hirnen existiert. Ne? Dieses, ich kann irgendwie durch, wenn ich mich da in die Bresche werfe, steigere ich meine Karma-Punkte oder wie bei den Zeugen Jehovas, habe ich größere Chancen, ins Social Justice Paradies eingelassen zu werden. Oh, wirklich. Aha. Das Problem ist ja auch, dass es dann offenbar ja nicht genug echte Probleme gibt, in Anführungszeichen, dass man halt sowas erfinden muss. Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem für diese Kreise. Ja, also wortwörtlich. Also, ich möchte auch nicht, dass keine Ahnung, dass Nazis aufmarschieren und so ein Kram. Das will ich ja auch nicht haben, aber ich finde es halt irgendwie interessant, warum du dann solche Attacken faken musst und dann, keine Ahnung, nach Köln sich die Deutschen alle auf die Zunge beißen und ganz vorsichtig nur Bericht erstatten können, weil jeder Angst hat, irgendeinen Schwachsinn zu schreiben. Aber lass mal an Köln das 100 Glatzen gewesen sein, die Jagd auf braunere Frauen gemacht hätten, also weißt du, halt mit einem dunkleren Hauttyp. Da wäre noch in der Nacht noch die Artikel rausgekommen. Ja, schon alleine diese Nummer mit dem Pickup-Artist, das ist ja der perfekte Beweis, ne? Ja. Wo die da sich treffen wollten, das angemeldet haben und alles und dann da irgendwie die Kollektive deutsche Medienlandschaft komplett freigedreht hat, so als wäre da irgendwie, keine Ahnung, der Ku Klux Klan unterwegs oder so. Bisschen entspannter alle und mal miteinander reden. Ja. Vielleicht mal eine Alternative. Ja, also wie soll man sagen, ist halt hier Einzelschicksal von jemandem, der als Terrorverdächtige festgenommen wird. Also das passiert auch wesentlich häufiger. Ich werde danach noch in die Quellen den europäischen Terroratlas von Europol mit reinpacken. Da kann man sich mal im Detail angucken, wie viele Anschläge eigentlich verhindert werden. Und das ist im Grunde ziemlich furchtbare hohe Zahl, wenn man sich das anguckt. Ja, wir haben weniger Anschläge, aber das hat bisher noch was damit zu tun, dass wir einen relativ gut funktionierenden Sicherheitsapparat haben. Und es werden aber immer mehr und immer mehr. Also, siehe diese Woche auch halt die Sache in Paris, wo sie ein Auto voll mit Gasflaschen irgendwie vor Notre Dame aufgefunden haben und im Nachhinein ist rausgekommen, dass es wohl nur schief gegangen, weil die Attentäterinnen irgendwie in Streit geraten sind und dann irgendwie das Auto da panisch verlassen haben. Ja. Und ja, Attentäterinnen, ja, liebe ja. Anita, Attentäterinnen, die ihre Zugehörigkeit zum Islamischen Staat irgendwie angegeben haben bei der Polizei. So viel zum Thema toxische Maskulinität. Aber die sind sicher dazu von Männern gezwungen worden. Ich sehe jetzt schon die Apologeten. Die haben auch bestimmt gesagt, so ja, und dann streitet euch nochmal vorher, damit ihr auch gefasst werdet. Das Patriarchat ist so perfide. Das würden die sonst, glaube ich, auch nie machen. Ne? Also alles. Nicht den Anschlag, nicht den Streiten und so. Meine Frauen. Jetzt ist halt fast schon stereotypisch, weißt du, dann reden sie zu viel miteinander, streiten sich so, wie kannst du nur, bist nicht mal meine beste Freundin, mit dir will ich nicht ins Paradies, weißt du, keine Ahnung, nein, aber blend mich mal ein, dann gehe ich kurz den Atlas zeigen, also das ist hier von Europol mitgemacht und ich muss nur schnell die Seite raussuchen, also die haben eine schöne Karte, wo man sieht, wie viele Anschläge es gibt. Nee, das war der globale Altersschwede. Ein Augenblick, ich hab's gleich. Hier ist die Karte. Das war von 2015. Die versuchten Anschläge hatten wir in Deutschland 40 und in Frankreich 424. Und das sind jedes Mal ist das eine Einzelperson. Also, und das sind dann auch so Sachen wie Messerstechereien oder Kriegswaffen einschmuggeln. Bomben basteln, weißt du, das ist schon so richtig, eigentlich schon deftigere Sachen. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man eigentlich, dass ich will nicht so Doom and Gloom und Untergang und die Vernichtung ist nahe, aber die Situation ist einfach nicht ganz so entspannt, wie man das vielleicht das Gefühl hat, wenn man sieht, ah, das war jetzt irgendwie Ansbach, so ein Möchtegern-Typi, der da irgendwie seine Bombe verkackt hat. Ja, 40 Mal was vereitelt, das ist nicht schlecht. Wenn da einer durchgekommen wäre, der halbwegs professionell ist, sind das, keine Ahnung, ein Dutzend, zwei Dutzend Leute, die da verrecken. Und die 40, die wird nächstes Jahr definitiv, wird da nicht nochmal 40 stehen. Das kann ich euch sagen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Muslime unter Generalverdacht stellen möchte, aber einfach aus Krisengebieten Leute, die in Land einwandern, die Zahl wird da nicht bei 40 bleiben. Also es ist einfach nur utopisch, sozialromantisch, realitätsfremd, das anzunehmen, dass wir hier nicht ja, Pariser Verhältnisse irgendwann haben werden, beziehungsweise israelische Verhältnisse. Also, wie viel sind das in Frankreich? 424. Ach du Scheiße. Verhindert werden. Ja, auch mehrere hundert, ne? Ja, und dann guckst du dir an, wo die höchste Einwanderung ist von Muslimen und dann siehst du, wo die Zahl besonders hoch oder besonders niedrig ist? Also nee, aber das größte Problem in England, das sind nicht diese 304 oder was das ist, sondern das ist Tommy Robbins. Ja, der ist absolut furchtbar. Und in England, darf man nicht vergessen, kommt zu dem Terror noch Rotherham und offensichtlich auch noch ein paar mehr Orte dazu. Ne? Wo halt was auch mich ein bisschen wundert, ist, dass in Schweden nur 3 sind. Ist in Schweden nicht auch immer eher so als Problemherd dargestellt? Ja, aber nur was Vergewaltigung angeht. Ja. Okay. Also da ist Vergewaltigung wesentlich größer. Okay. Und die oftmals brennenden Flüchtlingsheime, das sind extrem Right-Wingers und hier und dort auch ein Flüchtling selber. Kurs, warum mal nicht ein großes Feuer legen? Also das Ding ist halt auch, dass in der menschlichen Psychologie, wenn jemand dazu neigt zu vergewaltigen, legen sie auch gerne Feuer. Also man weiß nicht so genau, wie das im Menschen zusammenhängt, aber ein Vergewaltiger wird auch ein ist, also es ist wahrscheinlich, dass jemand, der zum Beispiel als Kind ein Feuer legt, dass er später ein Vergewaltiger wird. Und wenn du dann siehst, dass in Schweden dauernd die Flüchtlingsheime brennen und aber auch die Vergewaltigungsrate hochschnell, dann kann man auch eins und eins zusammenzählen. Also, ja, das war ja in Deutschland auch, dass ein ausgehungerter Flüchtling einen Flüchtlingsheim angezündet hat, weil es keinen Schokopudding zum Nachtisch gab. Ja, Mann. Wenn ich mich da recht erinnere, und ich glaube, das tue ich. Man darf auch nicht vergessen, dass ja, auch wenn das hier von Europol ist, dass die Meldungen ja aus den Ländern selber kommen. Und das Schweden ist ja sowieso dafür bekannt, dass sie gerne Sachen unter die Decke kehren. Ne? Also vielleicht ist dann auch die Frage, wie viel wird in dem Zusammenhang an Europol gemeldet und wie viel wird dann als Kriminalität eingestuft vielleicht. Ja, das habe ich mir jetzt auch gefragt, ob es nicht vielleicht diese Zahlen auch eher so ein Bild dafür sind, wie gut die Sicherheitssysteme, sage ich mal, funktionieren in den jeweiligen Ländern, dass sie entweder viel oder wenig feststellen und dann melden oder ob sie es eben eher unter den Tisch kehren. Also bei Schweden könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht doch mehr, dass da mehr passiert oder das gern so ein bisschen dann nicht unbedingt verfolgt wird. Vier in Polen, haben die überhaupt Flüchtlinge? Ich dachte nicht. Nee, haben sie auch nicht. Aha. Naja gut, es geht ja nicht nur um Flüchtlinge, es geht ja einfach um offensichtlich Terror. Veränderte Terrorakte. Ist ja nicht mal, ja. Ist ja glaube ich nicht, geht es hier spezifisch um islamisch Motivierte oder insgesamt, weil dann könnte es auch, was weiß ich, die polnische Befreiungsfront gewesen sein oder irgendwelche Verrückten. Ja, ich muss kurz im Report nachschauen, aber die haben auch eine Unterscheidung zwischen rechts, links und natürlich religiösem Terror. Hier, das ist natürlich europaweit, hier Religious Inspired Jihadist Terrorism, da sieht man, wie die Zahl stetig nach unten geht, weil alles immer besser wird, weil wir nur toleranter sein müssen. Also, und ich meine, ich bin trotzdem so syrischen Flüchtlingen helfen, ich bin da dennoch dahinter, also dass man mich da nicht falsch versteht, aber einfach diese idealromantische Ansicht, dass da nicht ein ungeheurer Rattenschwanz mitkommt, der uns das Leben ein Stück weit zur Hölle machen kann, wenn das noch, wenn die Situation sich im Nahen Osten noch weiter verschlimmert. Das nicht anzunehmen und nicht anerkennen zu wollen, ist halt wie schlafwandelnd in eine Katastrophe reinlaufen. Also wortwörtlich. Also das ist jetzt speziell Dschihadis. Also Polen doch wohl auch muslimische. Ja. Das Ding ist halt auch, dass wir über den Ukraine-Konflikt halt auch einfach ein Potenzial haben, wo einfach auch Kriegswaffen, die dann von Russland an die Separatisten geliefert werden, dass die halt auch abhanden kommen und dann halt auch nach Europa kommen. Also, ja. Super. Weil ich meine, in Frankreich hatten wir ja als die Moscheen durchsucht worden sind, nach den Pariser Anschlägen, haben wir, was war es, irgendwie um die 10.000 Kriegswaffen, die man in den Moscheen gefunden hat. Also 10.000 Mal irgendwie, also wirklich Kriegswaffen, jetzt nicht irgendwie Pistole oder so, sondern Kalaschnikow und Scharfschützengewehr, Raketenwerfer und so Sachen. Also nicht so den kleinen Mist sozusagen. Also da können wir eigentlich noch echt froh sein, dass wir gute Sicherheitsapparate. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man solche Moscheen nicht gleich am nächsten Tag dann einebnet. Weil wer größere Mengen Kriegswaffen lagert, hat für mich nichts mit Religion zu tun und schon gar nicht mit Religion des Friedens. Da würde ich eine Dampfwalze drüber fahren lassen und Schluss. Also mag vielleicht politisch unkorrekt sein, aber also ich weiß, es würde ich genauso mit einer Kirche machen, wenn es jetzt kein Baudenkmal wäre, wenn ich da mehrere größere Mengen bei einer radikalen Sekte irgendwie finden würde. Das kann doch nicht sein, dass wir sowas wissen und sagen, ja gut, wir haben das jetzt gefunden, aber na gut, dann betet weiter. Das Ding ist halt auch, wenn man immer sagt, wir haben kein Problem in unserer muslimischen Gemeinschaft, die mit uns lebt in Europa. Nicht mit dem überwiegenden Anteil, aber dass du halt auch einfach aus Deutschland 600 Leute hast, die sich im IS anschließen, das halte ich für extrem fragwürdig. Das ist ein verdammt großes Problem. Und so zu tun, als ob wir nicht hier selber zum Teil auch mit dran schuld sind, weil von uns sich Leute dort anschließen, in einem fremden Land Dschihad auszuführen, also dann zu behaupten, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist einfach realitätsfremd bis zum geht nicht mehr. Also, ja. Ich finde das auch einen interessanten Effekt, ne? Dadurch, dass wir die ganzen Flüchtlinge annehmen, was ja, wie sich herausgestellt hat, zu einem großen Teil Männer im militärischen Alter sind, sag ich mal. Dadurch nehmen wir praktisch die Armee weg, die dem IS entgegensteht, und dann schicken wir denen noch unsere Leute dahin, damit die für den IS kämpfen. Ja, aha. Und das Ding ist halt auch, was ich vorhin auch angesprochen habe mit Kanada und dem Religionsunterricht, dass du die arabischen Schulbücher hast, die ja in die ganze Welt exportiert werden. In Saudi-Arabien hast du halt Tausende von Leuten, die sich im IS anschließen. In Tunesien hattest du, was waren es, glaube ich, 2000 Leute, die dorthin gegangen sind. Und auch Frauen, die dann den Geburten-Dschihad machen, die dann zu IS reisen, sich dort anbiedern für die Truppe und dann zurückkommen und schwanger sind und dann ihr kleinen Dschihadi John großziehen wollen. Also, und diese Schulbücher, also die Indoktrination, die fängt ja dadurch an, dass du einfach diese Schulbücher überall verteilst. Und wie viele Leute haben wir jetzt dann auch zum Beispiel in Deutschland, die jetzt Arabisch lesen können und jetzt dann auch mal nach solchen Büchern schauen? Und da würde ich halt auch sagen, wenn wir hier irgendwo Unterricht haben, dann kann der nicht in einer Fremdsprache durchgeführt werden. Der muss dann irgendwie auf Deutsch abgehalten werden. Aber das halt durchzusetzen, ist halt auch schon wieder Einschränkung von individuellen Rechten. Also, ja. Aber, ja, Doom and Gloom bekommt alle Panik. Nein. Kauft Notkrisenvorräte, mindestens 18 Liter Wasser. So, dann blende ich mal wieder den Chris ein. Oh, Zap. Ja, das ist einfach nochmal ein Hinweis von mir. Bei Zap gab es jetzt einen Beitrag komplett zum Thema hier Geheimdienste und Journalisten. Also mit NSA und BND und so ein Kram und Überwachung von Journalisten. War mal wieder ganz sehenswert. Also wenn Zap sich nicht über irgendwelche Community-Manager unterhält, dann könnt ihr mal eine richtig informative Sendung hinlegen. Ja, ist einfach nur mal so ein Tipp. Verlinken wir dann auch. Ja, und das ist dann quasi Namensgeber unseres heutigen Streams. Ich hatte in einer Unterhaltung einfach mal diesen Verband Berlin-Brandenburg vom Deutschen Journalistenverband mit erwähnt. Das, was ich da rumgeschickt hatte, war dieses eine Video von Vulgäre Analyse über diese Totenhöfer-Nummer. Der Typ hat ja da jetzt irgendwie mit IMCAs die Videos da entfernt von dem Kanal Vulgäre Analyse. Und das war die heißeste Sache aller Zeiten, die Tweet-Chain, ernsthaft. Und also wir hatten uns ja schon mal über diesen Deutschen Journalistenverband Berlin-Brandenburg unterhalten, und zwar im Rahmen dieser Boateng-Nummer, weil die da ja quasi so einen Beitrag gemacht haben, wo sie gesagt haben, dass wie die Presse das teilweise hindreht, diese Aussage davon wegen, Leute wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben, dass das halt eben Kokolores ist und das so zu skandalisieren und so. Und da hat sich ja damals dann der Bundesverband, Deutscher Journalistenverband bundesweit, hat sich dann quasi distanziert von den Aussagen dieses Landesverbands, was ich damals schon ziemlich bemerkenswert fand. Außerdem hatten wir ja auch gesehen, dass es noch einen zweiten Deutschen Journalistenverband Berlin gibt. Und der scheint ja wohl sehr nah dran zu sein an dieser ganzen Clique. Also da gab es ja dann so eine Veranstaltung mit unter anderem der Stefanie Lohaus und dieser komischen Poetry Slammerin aus Hannover, dieser Feministin und diesem ganzen Kram. Und ja, aber steht tatsächlich dieser Verband auch als Verband auf der Seite des Deutschen Journalistenverband. Jedenfalls hatte ich doch GEMAGATE erwähnt in diesem Tweet. Und die Leute meinten dann so, ja, das ist doch ein Thema, was hat das mit Brandenburg zu tun? Das ist ein über 2 Jahre altes Thema aus den USA, das hat für uns überhaupt keine Bewandtnis und so. Und Ja, meldet euch doch ja. mal bei den amerikanischen Journalistenverbänden, und da haben doch keine deutschen Medien drüber geschrieben, das waren doch größtenteils amerikanische Medien und so weiter. Ja, und ich hatte denen dann halt dieses Ding von der SPJ da verlinkt. Und ja, es hieß dann aber erst so, ja, hat ja keine Bewandtnis und so weiter und so fort. Und ja, ich hatte dann hier halt nochmal geschrieben, dass halt eben diese Hate Speech Nummer ja immer nur so mit vagen Feindbildern ist, und das Einzige, was ja konkret irgendwie heißt, so die und die sind das, die da Hate Speechen, ist ja mit GEMAGATE in diesen Zusammenhängen immer wieder, sei es jetzt halt auf der Republika oder von diesem Pamphlet von der Rundfunkanstalt NRW oder halt eben von diesen ganzen Publikationen aus der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir schreiben die uns hier, für uns hat der Kampf gegen Amadeo-Antonio-Stiftung und andere Störer der Meinungsfreiheit Justizminister Maas mehr Gewicht. Und außerdem hatten sie uns auch geschrieben, dass, ich glaube, das hatte ich doch hier auch noch irgendwo. Also, dass sie halt eben im Rechtsstreit sind mit dem Bundesverband. Aber sie haben es leider nicht gesagt. Geh mal aus dem Archiv raus, weil dann, ich glaube, das war direkt darunter. Ich habe das aber, glaube ich, auch hier irgendwo. Nee, es war nicht direkt darunter. Aber ja, ich hab's gleich. Ich finde, ein besonderes Geschmäckle kriegt die Sache auch dadurch, dass der Herr Kogel ja für den RBB arbeitet. Also was hat das alles mit Brandenburg zu tun, kann ich euch genau sagen, Jungs. Geht mal in die Redaktion von Radio Fritz und sprecht mal mit den Leuten, warum die trotz besseren Wissens ihre tendenzielle Berichterstattung nicht berichtigen. Ernsthaft, das hier war die heißeste. Was? Seit 2004? Was geht da ab? Haben die sich nochmal gemeldet? Nee, leider nicht. Also ich bin jetzt auch angefixt. Ich habe zwar so ein bisschen das Gefühl, auf deren Webseite so schäbig ist und so, dass es nur eine kleine Gruppe von Leuten ist, die diesen Bundesverband da ausmacht. Aber du brauchst ja irgendwie nur 3 Leute oder so im Verein am Leben zu halten. Also ich hoffe es nicht, aber so vernünftig, wie die da teilweise reden, ja. Also es wundert mich auf jeden Fall gar nicht, dass sie sich in da irgendwo in Streitereien sind mit dem Bundesverband. Ich fand das ja lustig. Ich war letztes Jahr mal für einen Tag in Berlin wegen Arbeit, und dann lief praktisch, während wir da von einer Location zur anderen gefahren sind, lief Radio Fritz, und direkt irgendwas mit ja und Sprache und welche Wörter darf man heute nicht mehr benutzen und so weiter. Das war ganz abgefahren. Ja. Oh Gott, Das ja. ist die Berliner Schnauze, die man so oft. Ja? Dann ist wohl nicht hier weit her, ne? Nee, nicht mehr so weit. Das Ist die Berliner Schnauze zu? ist mit Ist Harald Junke verstorben, dann wahrscheinlich. bald so wie die New York Minute, ist dann die Berliner Schnauze, wenn man ganz besonders gar nichts mehr sagt. Ich habe den Herrschaften vom DJVBB auch noch eine Mail geschrieben und denen das Ganze noch ein bisschen näher erläutert, aber bisher darauf keine Reaktion erhalten, genau wie damals bei meinem Anruf bei der Landesmedienstelle NRW, die du eben erwähnt hast. Da kommt nie was zurück. Ja, es ist halt schon, also generell diese Journalistenverbände, von dem Bayerischen gab es ja mal diesen schönen Tweet, wo sie da diese Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung rausgetwittert haben mit dem Spruch dazu, das sind die Handlungsempfehlungen für den Umgang mit der AfD. Und ich mir auch denke, warum gibt ihr als Journalistenverband Handlungsempfehlungen für den Umgang mit irgendwem raus? Ja, es hört sich, ich weiß nicht, weißt du, hier läuft ein gebrandmarkter Mann, weißt du, so schämt den Blauen da. Ja, die DDR, kommt einem halt in den Sinn, wo solche Verbände auch existiert haben, aber halt nur dazu da waren, dass ihnen die Partei irgendwie die Hand in den Arsch gesteckt hat und dann ihre eigenen Parolen über diese Verbände wiederholt hat. Oder wie die Blockparteien, die es ja auch gab, die Liberale und die Christliche und so Mist. Ja. Ja, der Niedersächsische Verband hat auch zu Republika-Zeiten da alle möglichen Sachen, und da hat auch irgendwie dann jeder Lokaljournalist aus Hannover bei Twitter irgendwie dieses RP10-Ding in seinem Dings und ist da auch irgendwie rumgerannt auf dieser Veranstaltung, wo ich mir auch gedacht habe, meine Güte, ey, wie tief hat sich denn das hier schon gefressen? Also, ja, okay. Ich habe jetzt hier noch ein paar Videos, die wir uns angucken können. Aber ich muss das mal kurz vorbereiten. Sekunde. Was habe ich denn hier als erstes? Ich glaube, das war dieses hier. Ja, diese Klickenbildung, das sind, glaube ich, alles Leute, die in der Schule entweder schon massiv in den Klicken drin waren oder es zumindest wollten. Und die jetzt alle, oh, RP10, ah, ja. Ich gehöre zu euch. Ich bin einer von euch. Das sind Wir meine und Freunde. die. Moment, das ist Hasssprache. Wir, die war. Ja, jetzt bräuchten wir so eine kleine Ja, ich habe schon den ersten Ton. Geht gleich los. Melodie. Ja, macht euch nicht lustig über meine Vorbereitung. Wir versuchen nur, das peinliche Schweigen zu Ihr habt keine überbrücken. Ahnung, wie viele Stunden Bundestagsdebatten ich mir diese Woche angeguckt habe, nur damit wir hier uns drüber amüsieren können, ja? Ah, muss es gleich der Beelzebub selbst sein? Ja, also diese Woche war ja Haushaltsdebatte im Bundestag angesagt. Und das ist jetzt hier aus der Debatte vom Justizministerium die Rede vom Minister. Und daraus gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt, der sich mit der Rehabilitierung von Homosexuellen beschäftigt. Vielleicht sollte ich noch mal den Ton anmachen, ne? Ja, ich Ja, wollte kommt gerade jetzt irgendwie sagen. nichts. Ja, ich habe das auch gerade gesehen, dass da kein Ich höre Ausschlag generell war. nichts, wenn der Typ redet. Ja, also ich dachte mir gerade auch so generell, finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, dass kein Ton dabei ist. Weil Deutlich danach angenehmer. werden einfach nur alle Leute, die zuhören, werden danach einfach ein paar Gehirnzellen ärmer sein, wenn sie ihm zuhören. Weißt du, das, ich weiß. Tamar. Was ist denn das überhaupt für eine Scheiße hier? Wo ist denn mein Audiogerät hier hin? Moment, ich muss, glaube ich, nochmal kurz zumachen. Ach, Mann. Im Chat wird gefragt, ob du wählen warst. Ja, ich war wählen. Für deine eigene Partei oder hattest du wenigstens Sportsgeist und hast für wen anders gewählt? Sowohl als auch. Ich meine, man wird ja auch nicht für sich selbst wählen, das ist doch peinlich. Das habe ich auch schon gemacht. Progressive Stack, weißt du? Du musst ja jetzt eher für Minderheiten wählen. Gibt es nicht die feministische Partei? Noch nicht. Oh, die Femipa. Femipa. Doch, auf jeden Doch, Fall die die gibt es doch. Frauenpartei. Frauenpartei gibt es auf jeden Fall. Ah. Kann man da als Mann Vorsitzender werden? Richtlinie für den Umgang mit der Frauenpartei. Hier, Gerhard Genau. Manfred Krüger, der Vorsitzende der Frauenpartei. So, jetzt King aber. of the Lesbians. Ich höre immer noch nichts. Nee, da Aber auch kommt. darüber hinaus Ah, jetzt. Gesellschaftspolitik. Und wir werden deshalb noch im Oktober einen Gesetzesentwurf vorlegen, um Männer, die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt worden sind, endlich zu rehabilitieren. Die Strafurteile sollen aufgehoben werden und wir wollen eine finanzielle Entschädigung auch verankern. Diese Männer wurden einzig und allein wegen ihrer sexuellen Identität von der Justiz verfolgt und bestraft. Und diese Verurteilungen sind aus heutiger Sicht ein Verstoß gegen die Menschenwürde und damit auch verfassungswidrig. Trotzdem müssen die Betroffenen bis heute mit diesem Strafmaß leben. Und ich finde, es steht einem Rechtsstaat gut zu Gesicht, diese Urteile endlich aufzuheben. Gibt es noch Leute, die im Knast sitzen, weil sie schwul waren? Nein. Nein, das nicht, aber halt eben die Schäden, die dadurch natürlich entstanden sind. Okay. Und du bist im Endeffekt, hast eine Verurteilung in deinem Register stehen und das ist ja halt auch Irrsinn. Ja, aber ich finde das halt nur so lustig, dass der Herr Master ja jetzt mal davon redet, dass die Leute dazu Unrecht verurteilt werden wegen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Also mir fällt da noch so eine gewisse Gesetzesänderung ein, die eventuell dazu führen könnte, dass da in Zukunft noch andere Leute verurteilt werden wegen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Ja, aber also ganz ehrlich, da, also als Schwule, wenn man sich da hinstellen kann und dann sagen kann, hier, schaut euch mein Strafzeugnis an, ich bin, I am criminally gay. Ja, aber dann halt Nein heißt Nein durchboxen, was eh so schleimig schon ist. Auch eine Diskussion über grundsätzliche Entwicklungslinien. Na, sorry. Weißt du, dass dann Nein heißt Nein durchgeboxt wird, was halt so schwammig formuliert ist, wo es einfach nur ein False Positive geben wird. Und dann ist das Gesetz irgendwann draußen und dann finden keine Verurteilung, deswegen startet dann, sagen die Feministinnen, dass man eine Verurteilungsquote braucht, um ein richtiges Signal zu setzen, weißt du. Also. Ich habe da vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem... er ist wohl Jurist und hat mir das mal ein bisschen so erläutert mit diesem ganzen Nein heißt Nein-Gesetz, was das eigentlich für Probleme mit sich bringt und wie sich überhaupt nichts ändern wird im Gericht aufgrund dieser Gesetzesänderung. Werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal ein Video drüber machen, so ein bisschen mehr zu erläutern, weil es schon ein bisschen komplexer ist. Aber da war ich auch etwas baff, also vor allem halt dann vom Fach quasi von jemandem zu hören, dass das kompletter Irrsinn ist eigentlich. Wir haben es ja von dem Herrn Fischer eigentlich schon gehört, aber das war doch mal sehr detailliert auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja da auch alle nicht vom Fach, aber wenn du dir dann halt wirklich Leute, die es studiert haben und halt die damit arbeiten, einfach mit dem Recht und dem Rechtssystem, wenn du das dann von denen hörst, dass die sagen, das ist halt einfach nur Schwachsinn, das ist halt schon irgendwie hart. Also ja. ich finde es irgendwo schickig, dass du sozusagen ein Schwachsinnsgesetz durchgeboxt bekommst, weil du linkslastigen Populismus so stark in den Medien vertreten hast, dass du einfach keine Ahnung, realitätsfremde Gesetze machen kannst, die einfach wortwörtlich von Arsch sind. Also. Ja, also hier geht es jetzt gleich um die diese Bestrebung, dass mit den Kuckuckskindern, dass es offengelegen werden muss. Entwicklungslinien in der Rechts- und Verbraucherschutzpolitik und ich finde das auch notwendig, weil von den Gesetzen, die in diesem Bereich verabschiedet werden, natürlich die Menschen in besonderer Weise betroffen sind. Und zum anderen ist zumindest meine Überzeugung, dieser Politikbereich zu denjenigen gehört, in denen der Widerspruch zwischen Schein und Sein und zwischen Anspruch und Wirklichkeit am größten auch nach außen sichtbar ist. Denn es vergeht nach meiner Meinung kaum eine Woche, in denen der Bundesjustizminister Heiko Maas nicht wenigstens eine Ankündigung in die Welt setzt, mit der er den Eindruck erweckt, den Menschen doch Gutes tun zu wollen. Das nützt möglicherweise seinem Image und die Leute denken, Mensch, was für ein dynamischer Macher. Aber wenn man genauer hinguckt, bringt es nur selten den Menschen in diesem Land tatsächlich Verbesserungen. Denn in den meisten Fällen passiert dann bestenfalls gar nichts, wenn ich an das Versprechen nach zeitnaher Abschaffung des sogenannten Majestätsbeleidigungsparagrafen denke, und da kann man noch sagen, bestenfalls ist da gar nichts passiert, wer weiß, was rausgekommen wäre. Aber ganz oft kommen Gesetze dabei heraus, die entweder das Gegenteil der Ankündigung zur Konsequenz haben, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, oder aber es sind derart halbgewalkte Kompromisse, dass es mir mit den Gesetzen dann geht wie Clara Peller in der Werbung einer amerikanischen Fastfood-Kette über einen übergroßen Hamburger, die ständig fragt, but where is the beef? Und erst in der vergangenen Woche kündigte der Minister vollmundig an, dass es mehr Rechtssicherheit beim sogenannten Scheinvaterregress geben soll. Das ist wahrlich eine gesetzliche Regelung, auf die unsere Nation aufgrund ihrer Dringlichkeit seit Jahren förmlich mit angehaltenem Atem wartet. Der Minister beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte vor allem festgestellt, dass ein sogenannter Scheinvater, also ein sozialer Vater, der in der Überzeugung lebt, auch der biologische Vater eines Kindes zu sein, es aber möglicherweise nicht wirklich ist, oft aber der rechtliche Vater des Kindes, also dass für einen solchen sogenannten Scheinvater kein rechtlich ausdrücklich geregelter Auskunftsanspruch gegen die Mutter vorhanden wäre, wer der mutmaßliche Vater ist. Aber anstelle nun das Unterhaltsrecht neu zu regeln, für das es gute Gründe gäbe, legte Herr Minister Maas einen Gesetzentwurf vor, der allen Ernstes vorschreibt, dass die Mutter eines Kindes künftig dazu verpflichtet sein soll, Frau Präsidentin, ich bitte Sie, mir das Zitieren zu gestatten, dem Dritten, der dem Kind als Vater Unterhalt gewährt, auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, wer ihr während der Empfängniszeit beigewohnt hat, soweit dies zur Feststellung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs erforderlich ist. Ich frage mich ganz ernsthaft, Herr Minister, ich kann auch nicht wirklich glauben, was Sie da vorschlagen. Was hat Sie dazu geritten, allen Ernstes zu verlangen, dass die Mutter eines Kindes künftig preisgeben soll, mit wem sie zwischen dem 300. und dem 181. Tag vor der Geburt eines Kindes Sex gehabt hat? Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht in seiner Urteilsbegründung im Leitsatz 1 eindeutig festgestellt hat, ich zitiere erneut, dass aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes folgende allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt mit der Privat- und Intimsphäre auch das Recht, selbst darüber zu befinden, ob und in welcher Form und mit wem Einblick in die Intimsphäre und das eigene Geschlechtsleben gewährt wird. Dies umschließt das Recht, geschlechtliche Beziehungen zu einem bestimmten Partner nicht offenbaren zu müssen. Ja, also Frauen haben schon mal das Recht, ne? Das selber zu überlegen, ob sie das offenlegen, wenn da ein Vater ist und so. Nicht gut. Ja, super. Hannerei, ja, Hannerei brauchen wir mehr. Klar, Gott, dass das von dem linken, versifften Idioten kommt, keine Ahnung. Ernsthaft, weißt du, ja, das schützt die Familien, keine Ahnung. Wenn die miteinander auskommen, alles schön und gut und so, aber ja, es ist halt schon irgendwo... Ja, es muss man schützen, dass man Hanerei haben kann. Weißt du, keine Ahnung, finde ich ekelhaft. Was wäre denn die Alternative? Also wie kriegt man denn dann den biologischen Vater raus? Ja, gar nicht. Wenn du der Vater sein könntest und die Frau entscheidet, dass du der Vater sein sollst, dann bist du der Vater. Außerdem ist der Staat ohnehin der bessere Vater. Also musst du dich gar nicht beschweren. Okay. Stimmt. Interessant. Und ich finde es so lächerlich, dass diese Debatte geführt wird über Unterhalt und wer zahlt und sowas. Wer wird denn überhaupt nicht wieder bedacht in der Debatte? Die Kinder. Ne? Die Kinder sind den Leuten scheißegal. Die wachsen dann mit einem Vater auf, der irgendwie vielleicht Zweifel hat, vielleicht was weiß. Ne? Und deswegen vergiftet sich das Verhältnis zu dem Kind oder das Kind sucht bei dem Vater irgendwas, was es da aber gar nicht findet, weil der Vater jemand anders ist. Das ist, ich finde das absolut unwürdig, wie hier über Geld gesprochen wird, während halt die Schicksale von Menschen, die direkt von so einer Scheiße betroffen sind, dabei nicht mal ansatzweise. Also es müsste ein Auskunftsrecht für das Kind geben. Das wäre viel wichtiger als ein Auskunftsrecht für den Vater. Das ist halt wieder nur, was haben die Frauen für ein Menschenrecht? Und dann hier, guck doch da, es ist alles hier, Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Also halt die Klappe und bezahl. Mann, der beste Freund des Menschen. So, es kommt jetzt Frau Künast mit was zu Hass im Internet und so weiter. Ist ja schön. Warum sind Sie daran darum, dass sich real etwas anderes ändert? Where's the Beef-Witz? Und da klatschen sie alle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die keine Ahnung haben, was das für ein Witz ist. Ja, die klatschen noch nicht alle. Es ist immer nur so die. Ja, es ist immer nur die eigene Fraktion, die klatschen. Solidaritätsklatschen. Vielleicht schreiben die sich schon vorher da auf. So. Wenn ich jetzt das sage, dann klatschen die alle. Ja, ne, das ist immer, wenn ich eine Pause mache, die mehr als. Also immer, wenn irgendwie alle drei Sätze oder so. Keine Ahnung. Deswegen kann ich mir so einen Kram ganz ehrlich nicht angucken, weil das so eine Selbstbeweihräucherung ist von denen. Regeln gelten. Ich will ein paar Beispiele nennen, wo ich sage, das ist mir einfach zu wenig. Es geht um Schutz und Respekt vor Menschen. Sie haben mit einer gewissen Wucht eine Facebook-Initiative ergriffen. Menschenrechte, ne? Das ist wieder Menschenrechte. Die Leute müssen geschützt werden. Den Hass stoppen. Das wollen wir hier eigentlich alle, denke ich, ja? Wir wollen alle den Hass, TM, ja. Stopfen. Ey, klar umrissene und klar definierte Hass, ja, genau. Variable. Aber was ist da jetzt eigentlich passiert? Und es ist ja dringlich das, was passiert, weil vielleicht halten wir diese Shitstorms von AfD und Pegida und anderen Leuten, die da ständig kommen, aus. Die halten das aus, nur die arme Bevölkerung, die muss wieder leiden. Ja. Die Shitstorms kommen ja nur von AfD, Pegida und überhaupt. Also die kommen ja nicht von progressiven Arschlöchern, die Leute aus dem Job mobben, weil sie ein Hemd anhatten, das ihnen nicht gefallen hat. Ja, oder mit dem Wein mit der Weinfirma von letzter Woche. Ein Shitstorm, der gründet sich auch vollkommen unprovoziert. Ne? Das ist nicht so, dass da jemand schreibt, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bombe, Harris, Feuer frei. Ne? Nee, das ist nicht der Grund für so einen Shitstorm, sondern der Grund ist, dass die Leute einfach Hass im Blut haben. Ja, und die wurden, die Menschen, also auch die AfD, das wurde ja im Grunde von einer russischen Trollfabrik gegründet, also die Partei. Ja, also, der Shitstorm ist halt ein Wetterphänomen und das passiert einfach irgendwann. Und davon muss man die Leute auf jeden Fall schützen. Ganz klar. Genau. Ich meine, das Hochdruckgebiet auf ein Tiefdruckgebiet trifft, da gibt es einen Shitstorm. Ich meine, das Lustige ist ja, dass bei Affen das Normale ist, dass du hast dann sozusagen den Alpha-Affen, der irgendwie die Weibchen abbekommt, und wenn du dann der Beta-Affe bist und keinen Bock auf den Alpha hast, ihn aber nicht verprügeln kannst, dann tust du dir in die Hand scheißen und wirfst die Scheiße auf den Alpha-Affen, damit sein Fell beschmutzt wird, damit ihn die Weibchen nicht mehr mögen. Also ist der Shitstorm selber eigentlich was Grundmenschliches. Aber alle, die sich irgendwo ehrenamtlich zum Beispiel für Flüchtlinge engagieren, wie sollen sie das eigentlich aushalten? Meine Damen und Herren, die hängen den ganzen Tag auf Facebook rum. Fragilen armen Menschen, die dann online lesen Leiden müssen, wenn Leute sie nicht mögen. Das ist ja echt schrecklich. Genau. Ja. Viel PR-Politik, aber es ist gar nichts passiert. Zumindest ist noch nicht so viel passiert, dass ich bei Facebook nach monatelang nachfragen, ob ich denn mal hingehen könnte in dieses Büro, wo sie diese Kontrollen und Umsetzung machen würde, kriege ich bis jetzt ein Nein. Tja, das aber auch. Ja, aber das ist ja grundsätzlich mal eine gute Idee, dass jemand mal Einblick haben will, wie Facebook das macht. Und ja, also nicht unbedingt die Kühnerste, ich hätte auch lieber jemanden Kompetenten, aber... Ich sehe das auch nur kommen, dass sie dann da steht und so sagt so, ja, was ist jetzt hier mit dem Artikel hier so, warum macht er denn den nicht weg? Ja, also wortwörtlich. Da will eigentlich nur jemand in Zensurbehörde einen direkten Draht hin haben. Ja, ich habe mir das angeguckt und es ist doch alles rechtsstaatlich. Ich habe jetzt die Telefonnummer von dem Heini, der mir Sachen löschen kann, wenn ich lustig bin. Und damit ist es jetzt rechtsstaatlich, weil ich jetzt Zugang dazu habe. Wählt mich bitte. Die Grünen. Deutschland für Recki. So irgendwie. Keine Ahnung. Deutschland für Recki. Guter Wahlspruch auf jeden Fall für die Grünen. Ja. Also, die dürfen ja auch ruhig Deutschland für Recki Politik machen und so. Das will ich denen ja gar nicht wegnehmen, aber einfach nur so, keine Ahnung. Deutschland recycelt dich, müsste das eigentlich heißen. Ja. Ich finde aber gerade diese Auslagerungen so, also... Ich will nicht mal das Wort problematisch sagen, aber es ist in dem Fall wirklich einfach diese Auslagerung an Facebook. Und ich meine, man versucht ja jetzt den Schein zu wahren, dass man irgendwie da Zugriff drauf hat. Aber man schafft es ja offenbar nicht. Und dann kann man sich echt nur zwischen Pest und Cholera entscheiden, ob es jetzt irgendwie staatlich sanktioniert ist oder ob das irgendwie von einer Firma wie Facebook vorgenommen wird, völlig intransparent, die einfach löschen, was wahrscheinlich irgendwo weltweite Standards sind. Die war doch jetzt dieses dieser Aufruf da oder das Problem mit dem Foto aus Vietnam. Mit dem kleinen Mädchen, was gelöscht, also wurde diese historische Aufnahme, die dann irgendwie mehrfach gelöscht wurde, weil Facebook halt vorschreibt, dass keine Nacktheit gezeigt werden darf. Und so ein Mist kommt dann dabei raus, dass dann einfach ganz stumpf solche Vorschriften angewendet werden, ohne irgendwie den Kontext zu bedenken und sonst irgendwas. Und dann, das ist dann, wenn du halt Privatfirmen, die weltweit agieren, da die Macht einfach gibst, sowas zensieren zu können. Ja, und ich denke auch mal, die werden einen Algorithmus da haben, der Nacktheit halt findet, weil so viel Patterns gibt es da ja jetzt auch nicht. Und also wenn sie schon Gesichter erkennen können, denke ich mal, dass sie auch eine Nacktheit irgendwie dann ermitteln können. Und dann wird das wahrscheinlich einfach von vornherein dann halt rausgenommen. Also, ja, aber... Das ist eine Uraltgeschichte mit einer Frau, die in der Badewanne sitzt, und das so ganz seitlich aufgenommen und sie hat die Ellbogen so an der Seite und die Rundung praktisch vom Ellbogen ist ein bisschen dunkler halt als der Rest vom Arm und deswegen sieht das dann aus wie ein Nippel. Ich glaub, das war ja, du bist auch ganz schön leise, Solano, gerade. Also du musst nicht vom anderen Ende des Zimmers in dein Mikrofon rufen oder von der Toilette oder so. Es ist nicht von der Toilette. Ich habe mich nur kurz auf den Sessel gesetzt, nämlich den Schreibtisch und meinen Hund gestreichelt. Diesen seelenlosen Bastard. Alles Kassenmensch. Reptilienmensch. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, dass mit der Debatte über den Hass im Netz die richtige Idee wäre, die Meinungsfreiheit weniger einschränken, mehr erlauben, auch Hate Speech erlauben und Geheimdienstler einstellen oder Polizisten, die sich dann die richtig krassen Gruppen tatsächlich angucken können. Weil die Idee, mal Meinungsfreiheit einzuführen, war, dass man die ganzen schlechten Ideen ans Tageslicht befördert, damit man den Herr werden kann. Das war mal die Idee dahinter. Das hat die Gesellschaft stärker gemacht. Aber was machen wir jetzt? Wir wollen, keine Ahnung, wir wollen ein Safe Space auf Facebook errichten. Weißt du, keine Ahnung, das ist... Ja, wir haben es doch gerade von der Künast gehört, die Menschen sind einfach viel zu fragil und die können diese Shitstorms nicht aushalten, deswegen muss der Staat da bevormundend eingreifen und muss sagen, hier, wir machen das jetzt so. Anders funktioniert das nicht. Das ist so die Rhetorik. Ja, also... Unbedingt. Und jetzt lernen wir noch, dass Rücktrittsforderungen an Herrn Maas Quatsch sind. Ich halte fest, die Bundestagsfraktion der SPD hat sehr viel im rechtspolitischen Bereich durchgesetzt. Wir haben einen aktiven Justizminister Maas. Er ist schnell, wirkungsvoll und erfolgreich. Er hat 80 Gesetze mit uns zusammen durchgesetzt. Er ist ein anständiger Minister und deswegen gibt es für die Rücktrittsforderung von Herrn Schäuble, die absolut absurd war, überhaupt keinen Grund, meine Damen und Herren. Mein Kumpel ist voll super, ich kenne den schon lange, wir gehen durch dick und dünn und deswegen halt die Fresse, Opa. Das ja, ist echt so, der hat 80 Gesetze gemacht. Ja, die können ja nur gut effektiv sein, weißt du. Also 80 schnell. Gesetze, so viel, das musst du erstmal schaffen. Sagt ja nichts über Qualität aus, irgendwie so, keine Ahnung. Das Ding ist halt, Maas tut halt Rechtsbeugung betreiben, der tut im Grunde den Rechtsstaat ruinieren, der tut im Grunde den Artikel 5 aushöhlen, also das ist halt, ich keine Ahnung, also es ist, wir können uns das live anschauen, wie der Rechtsstaat untergraben wird und dann lass mal irgendwie, keine Ahnung, die CDU von Salafisten unterwandert werden oder keine Ahnung, AfD-Reichsparteitag haben und dann kommen irgendwann mal extremere Parteien an dieselben Zensurdinger dran, die wir jetzt in dem Einheitsbrei von den Blockflöten haben. Also das ist halt, komm, wir schaffen eine Infrastruktur, die eigentlich nur in Staaten vorhanden ist, die Meinungsfreiheit zensieren wollen und einschränken wollen. Komm, wir machen das mal. Was ist das Schlimmste, was bei rumkommen kann? Und dann aber über Russland wettern, über Saudi-Arabien wird nicht gewettert, aber über Russland und China wettern. Der Witz ist, dass die Zensursoftware für das chinesische Internet, die ist aus fucking Deutschland. Weißt du, da könnte man doch da nachfragen, da kann man es doch gleich richtig machen. Ohne Spaß, Alter. Scheiß Politiker, Alter. Kämpfen auch islamistischen Terror. Wir sind auf keinem Auge blind. Das ist Voraussetzungen für den Rechtsstaat. Wir sehen auch mit dem Rechten. Voraussetzung ist auch Vertrauen in die Wirkung des Rechts und seine Institutionen. Und in diesem Zusammenhang war es richtig, dass sich der Herr Bundesjustizminister von seinem Lob für eine extremistische Band, die Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte gefördert hat, distanziert hat. Ich hätte mir diese gleiche Einsicht auch gewünscht bei unserer Familienministerin Manuela Schwesig, die sich in Unkenntnis der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz sehr unzutreffend zu einem Gerichtsverfahren geäußert hat. Boom. Ja. Der Mann ist ein Ehrenweltraumaffe, scheint mir. Spricht da, ja. Der hat unseren Stream gehört und labert einfach nur nach, was wir schon seit Wochen sagen. Ja, bin ich mir sicher. Oh. Ja. Mehr muss man zu dem Thema nicht sagen, als der Mann gesagt hat. Team Gina Lisa vielleicht noch, für die Leute, die es nicht wissen, welches Gerichtsurteil hier angesprochen wurde. Ja, die Band, das ist diese feine Sahne Fischfilet. Oh. Gruppe. Eines war eine Fischfilet. Ja, und ich würde mal sagen, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist diese typische Form der Anbiederung, wenn man dann halt sich eine Band irgendwo anguckt und dann denkt, oh, die machen ja ganz gute Texte, und dann aber nicht Bescheid weiß, was die vielleicht noch so von sich geben in anderen Liedern. Schwierig. Ja, also die ganze Rede von der Schwesig ist 12 Minuten lang. Nein. Okay, dann gebe ich euch nur den Abriss. Familie ist gut, Familie ist schön. Es gibt Nazis da draußen. Von mir ist gut. Es ist gut, dass die Debatte dieses Mal ein bisschen früher war, zu familienfreundlicheren Zeiten. Punkt. Das ist der Schwesig-Vortrag gewesen. Eine Debatte zu familienfreundlichen Zeiten? Meint die, dass die Kinder da zugucken können? Oder meint sie, dass sie noch früh genug nach Hause kommt, um der Haushälterin zu sagen, wo die Kinder morgen hin müssen? Das denke ich mal eher, ja. Okay. Warte. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Reaktionen dann auf ihre Rede. Also es war am nächsten Tag dann, also jetzt zum Familienministerium. Die sind auch noch ganz interessant, weil da sind ein paar Sachen zu dieser Demokratie-Leben-Geschichte. Sekunde. Ich muss das... Nee, das war das Falsche. Demokratie leben, wo es doch jetzt auch immer heißt. Die Demokratie muss ja auch verführen. Also die muss ja genau. Die muss ja auch was zu bieten haben für Salafisten, weißt du? Wenn du da nicht ein bisschen Haram einführen kannst und sagen kannst, hier ist sexistische Werbung, dann geht es so nicht. Man muss einfach so eine Kampagne machen, wo einfach vielleicht auch hübsche, knapp verkleidete Frauen auf dem Schriftzug Demokratie, weißt du, so drapiert sind. Ja. Oder vielleicht macht man ein Parfum, Demokratie. Ja. Ja, Demokratie. Mit so ein bisschen Äther, weißt du, für Köln. Und das nennt man dann das neue Köln. Genau, ich hab's nach Demokratie. Eine Sekunde brauche ich noch, also wenn ihr noch was zu sagen habt, dann... Einmal mit Brot. Ja, ey, das ist hier ein 9 Stunden, 42 Minuten Video, was ich hier durchgeskippt habe. 9 Stunden Videos, kann man ganz kurzer Einwand von mir, dann zum Überbrücken, habt ihr das mit Hillary mitbekommen heute? Und ihrem Zusammenbruch, aber ihrem Medical Episode hieß es, glaube ich. Och, schon wieder. Geht's nur noch um ihre Gesundheit irgendwie. Ja, aber es gibt ein Video, also sie ist angeblich aufgrund der Hitze und der Feuchtigkeit ist sie halt ohnmächtig geworden. Nicht auf der Bühne, aber kurz danach und musste dann weggefahren werden. Clinton? Ja, Hillary Clinton. Ja, habe ich gerade gesehen. Gibt's ein Video von. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon bedenklich. Ja, wobei halt der Trump, der ist ja auch schon irgendwie 70, weißt du? Keine Ahnung, dass man da so die ältesten Kreise eigentlich aufstellt. Aber Trump hat wenigstens einen Schwanz und der ist immer hart. Guck dir mal das Dreh von den Weltraumaffen an. Wir haben uns wirklich Geburtstagsdebatten angeschaut. Und du hast gesehen, die Clinton konnte, die Clinton war zu warm und zu feucht. Dicks out for Trump. Okay, weiter geht's zum Text. Liebe Kollegen, ich muss sagen, ich war auch etwas verwirrt über die Rede der Ministerin. Sie lobt ihren Etat und gleichzeitig kritisiert sie ihn auch, weil das Familiengeld nicht drin ist. Regierung und Opposition in einem, das kann Frau Schwesig wirklich sehr, sehr gut. Es ist aber doch auch sehr leicht durchschaubar. Ja, das war schon der ganze Spruch aus diesem Ding jetzt. Ja. Position, das kann sie beides sehr gut, ist auch absolut richtig. Das ist auch irre, wie voll das da ist, oder? Wenn man da so guckt, die Bänke so sind voll besetzt. Ja, unbedingt. Boah, das sind... kommen die sich irgendwie clever vor mit ihren Sprüchen? Ja. Es ist furchtbar anzuhören. Ja, es das geht war nicht. Ja, das ist ja so ein auch so ein Ding mit von wegen Quasselbude-Parlament und so. Das wird ja auch sofort in die rechte Ecke gestellt. Aber wenn ich mir die leeren Floskeln anhöre, die die sich um die Ohren hauen, komme ich mir jedes Mal eigentlich wie in einem Loriot-Sketch. Ja, Sorgen machen. Die Kanzlerin hat zwar gestern gesagt, dass das Entgeltgleichheitsgesetz kommt. Das ist gut. Ich will auch sagen, dieses unwürdige Geschacher, das wir in den letzten Monaten im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf erlebt haben, das ist wirklich unwürdig. Die Frauen haben endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit verdient. Wir Grüne sagen auch ganz klar, wir wollen ein solches Gesetz, aber wir wollen eben ein Gesetz, in dem auch drin ist, was draufsteht, einen zahnlosen Tiger beispielsweise für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das wird es so mit uns nicht geben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss für alle Frauen gelten. Oh Gott, das ist das ein... Nee, du musst dir mal vorstellen. Sein Lieblings-Pokémon abgehauen. Auf sein Handy. Du musst dir vorstellen, du sitzt den ganzen Tag da in diesem, na gut, das ist wahrscheinlich klimatisierter Raum, aber du musst diesen Bullshit reinziehen, den ganzen Tag und dann diese leeren Floskeln, um halt die Zeit zu füllen. Ich glaube, das hält man nicht lange aus. Es sei denn, man ist selber sehr leer im Kopf. Ich glaube, das tut auch, das ist so ähnlich, wie wenn du jeden Abend eine halbe Flasche Wodka trinkst oder so. Also das macht doch deinen Kopf einfach kaputt. Wenn du den ganzen Tag nur so Worthülsen hörst, niemand irgendwas von Substanz sagt, das ist doch keine Ahnung. Also weißt du, wenn einfach in der Aussage nichts drinsteckt, warum sollst du dich dann da reinsetzen? Weißt du? Also das ist keine Ahnung, Alter. Was macht das mit dem Kopf von dem Politiker, wenn er einfach nur Müll geredet wird? Weißt du? Jetzt geht es um Alimente zurückzahlen. Und deswegen, Herr Müller, kommen wir zum wesentlichen Punkt nochmal: Unterhaltsvorschuss. Und da muss man eins sagen: Wir haben eine Verteilung in diesem Land. Das erste ist, es geht auch mal um die Rückholquote. Denn was nicht sein kann, ist, dass wir die Säumigen, in der Regel Väter, können auch Frauen sein, aber in der Regel Mütter sein, aber in der Regel Väter, dass wir die so davonkommen lassen, sondern die müssen zur Kasse gebeten werden. Und das ist dann auch ein bisschen die Frage, wie das systemisch zu entwickeln ist. Dass die Kommunen aufgefordert werden, das Geld zurückzuholen, damit sie es dann den Ländern überweisen. Und da, glaube ich, müssen wir auch weiterhin auf eines Wert legen, Frau Reimann, weil Sie es angesprochen haben und Ihren Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion angesprochen haben. Dann haben wir eine Verteilung, dass 2/3 die Länder übernehmen und 1/3 der Bund. Naja, aber auf jeden Fall, das ist kein Menschenrecht, ne? Das ist hier, betrifft Männer, Pflicht, Pflicht, Pflicht, bezahl, bezahl, bezahl, mach, mach, mach. Ja, du hast doch 90% vom Sorgerecht, was an die Frau geht. Das sind in der Regel Männer, weil 90% davon müssen zahlen. Weißt du, keine Ahnung. Wunderbare Aussage. Aber gut, Männern kann man ja auch das Sorgerecht nicht anvertrauen. Die begehen so häufig Selbstmord, gerade nach der Scheidung. Das, weißt du, geht halt auch nicht. Den kann man halt einfach, das Sorgerecht. Bringt sich doch eh dauernd um, weißt du, das geht einfach nicht. Oh Mann, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Im 12. Lebensjahr viel Geld. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch der Auffassung, und das denke ich mit der Union gemeinsam, dass Väter auch Verantwortung tragen müssen. Und wer A sagt... Auch Verantwortung tragen. Auch. Okay, jetzt sind wir nicht mehr bei Rechten, sondern jetzt sind wir bei Pflichten. Frauen haben Rechte, Männer haben Pflichten. So ist das. Gott. Das habe ich aber gerade unglücklich gestoppt, weil Sie ja gerade gesagt haben, wer A sagt, muss auch. Na, was meinen Sie jetzt wohl? Wie geht's weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Das ist was sehr Kreatives. Okay. Wer A sagt, muss auch. Der muss auch Limente sagen. Gott. Ach du Scheiße. Okay, mit, das jedem, nicht kommen sehen. Mit jedem Tag, den ich älter werde, habe ich mehr Hass in meinem Herzen für clevere Menschen. Oh, ist die clever. Wow. Und deshalb müssen wir schon sehen, dass wir diese Kohle wieder reinkriegen. Und genau, die Kohle muss wieder rein. Habt ihr ihre lesbische Freundin lachen sehen? Darf ich mein Kind auch mal sehen? Oh nö, egal, aber die Kohle muss wieder rein. Hier, die Länder kümmern sich drum und die Kommunen kümmern sich drum. Alle kümmern sich drum hier, die Kohle muss wieder rein. Shit, ne? Ich fehle echt die Worte. Ich meine, das ist. Wie kann man denn ernsthaft so wenig nachdenken in dieser Beziehung, dass man einfach nicht vielleicht bedenkt, dass die Väter in dem Fall auch nicht nur wie Geldmaschinen sind, die da das Zeug abdrücken müssen, das Geld abdrücken müssen, sondern dass es da einfach vielleicht einfach eine gleichberechtigte oder zumindest eine an Gleichberechtigung angelehnte Rechtsprechung anstreben sollte, anstatt da so eine klare Einteilung festzufahren. Also das ist für mich sowas Antiliberales, was da von sich gegeben wird. Das Ding ist halt ja, auch, mal, dass in der Regel... Ja, aussehen. Ja. Immer also, noch am Lachen so. Das wollen wir denen ja nicht wegnehmen. Hier. Ach, weißt du, das Ding ist halt, in der Regel ist es so, dass ein Mann aufhört, Unterhalt zu zahlen, wenn die beiden vorher in München gewohnt haben, jetzt getrennt lebend sind und die Mutter dann nach Berlin zieht und er das Kind nicht mehr sehen darf. In der Regel tut dann sozusagen die Zahlungswilligkeit stark abnehmen, wenn man komplett vom Kind isoliert ist. Darüber könnte man auch mal nachdenken. Ja, aber das wäre ja. Und wie ist das bei Unterhaltszahlen? Muss die Frau dann einen Vaterschaftstest abliefern? Nein, und es geht da jetzt auch gerade um diesen komischen Vorschuss. Also quasi bis zum 12. Lebensjahr kriegst du ja Geld, aber das Geld holt sich der Staat dann vom Mann wieder. Das ist ja gerade das Ding. Und sie ist auch gut. Oh, klatsch, klatsch. Es geht ja, die ganzen ich persönlich, wenn ich auch weiß, ich kriege viele böse Zuschriften, hätte auch nichts dagegen, wenn man da durchaus über Führerscheinentzug nachdenkt, denn ja. Das bringt die Jungs dann doch schon mal zum Nachdenken. Ja. Ja, das ist schon, als ob das nur Ferrari-Fahrer wären, die da irgendwie... Und den Leuten am besten noch ihre Grundlage wegnehmen, dass sie ihrem Job nachgehen können. Dann genau, also das ist doch so lächerlich. Bitte, vor allem zahl bitte und ich nehme dir die Möglichkeit, zu deiner Arbeit zu kommen, weg. Und jetzt zahl bitte. Sie hat gerade auch zugegeben, dass sie genau weiß, was sie macht, wenn sie so eine beschissene Kontroverse, so einen beschissenen kontroversen Vorschlag in die Arena schmeißt. Nämlich, ich werde sicher viele böse Zuschriften bekommen. Ach was. Hier versteht offensichtlich jemand, dass es genau so funktioniert. Ich scheiß irgendwo rein und dann beschweren sich die Leute über den Geruch. Aber daraus mal einen kompletten Gedankengang zu machen, dafür ist unter der roten Matte dann nicht genug Hirnfaden. Die Chemikalien, die tun ja auch das Hirn aufweichen, weißt du? Ja, sie hat drei Kinder, als sie übrigens auch. Ach nee, ich glaube, das war ein anderer, weiß ich nicht mehr. Eine von denen hat schon drei Kinder. So, jetzt kommt was Kritisches zum Thema Demokratie leben. Oha. An dieser Stelle möchte ich aber auch offen Kritik äußern, wo ich meine, dass es nicht gut läuft. Ich halte das Programm Demokratie leben für wichtig, aber schlecht oder zum Teil auch falsch umgesetzt. Es ist richtig und wichtig, dass wir Projekte und Maßnahmen fördern, die besonders jungen Menschen ein demokratisches Miteinander näher bringen. Es ist wichtig und richtig, dass wir politische Bildung fördern und Initiativen unterstützen, die sich gegen Extremismus, religiösen Fanatismus und Gewalt richten. Und da ist es unerheblich, ob jemand wegen rechter oder linker Gewalt verletzt wird. Extremismus an sich ist von uns zu bekämpfen. Die aktuelle Umsetzung ist aber fehlerhaft und undurchsichtig. Niemand weiß genau, was mit den Mitteln des Bundesprogramms Demokratie lernen letzten Endes unterstützt wird. Durch die Presse gingen die Fälle, wo mit Antisalafismus-Projekten Vereine unterstützt wurden, die nachweislich eher zur islamistischen Radikalisierung beigetragen, als dass sie Toleranz und Verständnis fördern. In Norddeutschland bekommt sogar die DITIB Geld vom Familienministerium, um Islamfeindlichkeit zu bekämpfen. Wir reden seit langem darüber, dass es nicht sein darf, dass die türkische Regierung über den DITIB Einfluss in Deutschlands Zivilgesellschaft erlangt. Und dann erfahre ich, dass das Familienministerium über 250.000 Euro an DITIB-Vereine überwiesen hat. Aber nicht nur der politische Islam ist eine Bedrohung für unsere Gesellschaft. Denken Sie nur an die brennenden Autos in Berlin und an die angezündeten Wahlkampfbusse. Hier wurden CDU- und SPD-Politiker gleichsam Opfer. Wir wollen Jugendliche für Politik begeistern, nicht für politische Gewalt. Auch kann das Ministerium derzeit nicht nachvollziehen, wo Geld bei Projekten dubioser Antifa-Gruppen versackt. Da werden dann auch schon mal Aktivisten der Antifa zu Demos und Blockaden durch die Republik gefahren oder trainieren, wie man am besten Widerstand gegen Polizeimaßnahmen leistet. Wie erklären wir das den Polizisten, die jeden Tag den Kopf für uns hinhalten? Das ist bestimmt nicht im Sinne des Programms. Für mich gilt es nur eine Konsequenz aus diesen Erkenntnissen. In Zukunft muss die Verwaltung überprüfen, wer welche Förderung bekommt. Aufgabe für das Ministerium ist es daher nun, Prozesse zu entwickeln, bei denen nicht nur genauer hingeschaut wird, bevor Gelder überwiesen werden, sondern auch, wofür die Frau Gelder... Frau Kollegin, Sie denken an die vereinbarte Redezeit. Ja, von den Projekten am Ende ausgegeben wurden. Meine Damen und Herren Kollegen, Ihnen liegt ein guter Haushaltsentwurf für den... Ja. Also zumindest angesprochen. Aber es ist doch echt deprimierend, also für mich zumindest, dass ich... unter jemandem, dem ich eigentlich vollkommen zustimmen will, CDU, CSU leben. Ja, ja, so ging es mir aus. Das geht mir auch ganz genauso. Das ist eigentlich echt erschreckend. Ich meine, ich könnte euch jetzt noch so viel Kram da zeigen, wo die Bullshit reden. Zum Beispiel genau die gleiche Frau hat hier auch noch gesagt, dass diese Hilfe-Hotline Gewalt gegen Frauen so eine wichtige zivilgesellschaftliche Aufgabe ist und so weiter und so fort. Das will ich jetzt alles gar nicht abspielen, aber sowas ist da halt eben auch damit da drin, ne? Also, ja, es ist nicht so, dass die jetzt komplett auf unserer Seite wären, will ich damit nur sagen. Ja, ja, klar. Ja. Ist auch noch das genug. Mich, also ich würde auch CDU, CSU im Leben nicht wählen, aber trotzdem verwundert es mich dann immer. Und direkt nach der Dame kommt jetzt hier die Verteidigung sozusagen von der SPD da drauf. Oh, das wird Gold. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht... beginne ich mal mit dem ich eigentlich enden wollte, nämlich mit lobenden Worten für diejenigen, die sich für Demokratie einsetzen. Und ich finde es nicht richtig, wenn wir hier an dieser Stelle ohne Ross und Reiter zu benennen. Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, diejenigen, die sich für Demokratie einsetzen, das ist genau jene Amadeo-Antonio-Stiftung, über die wir uns heute schon die ganze Zeit kaputt gedacht haben. Und die neuen deutschen Medienmacher und diese ganze Gruppe von Verbänden. Das muss man quasi immer in diese Lücke, die sich für Demokratie einsetzen und demokratische Bestrebungen und so weiter und so fort, immer einsetzen, diese Menschen. Irgendwie so tun, als ob Gelder direkt vom vom Familienministerium an irgendwelche verbotenen Organisationen oder für Gewalt ausgegeben werden. Das ist einfach nicht richtig und das ist auch nicht wahr. Ja, dann hoffe ich mal, dass der Herr dann seinen Hut nimmt, wenn er sich doch als richtig herausstellt. Es gibt keine direkten Mittel irgendwie vom Familienministerium an irgendwelche verbotenen Vereinigungen oder für verbotene Aktionen. Und das weise ich hier auch mit Entschiedenheit zurück. Keine direkten Mittel, ja. Ja, das war dann wahrscheinlich wieder der Knackpunkt an der ganzen Sache, ja. Weil die AA-Stiftung das halt weiter verteilt an Unterstiftungen und Unterverbände, an ein ganzes Netz von komischen Konstruktionen. Das ist alles semantischer Bullshit. Ja. Das viel Wichtigere ist an dieser Stelle, denjenigen Dank zu sagen, die sich hier ehrenamtlich in der Zivilgesellschaft für Demokratie einsetzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und Frau Pandl, Sie haben es gerade eben selbst... Ja, Zivilgesellschaft, Demokratie einsetzen, das ist alles so Talking Point Kram halt. Ne? Also das bringen die fast alle da unter in ihren Sachen. Und jetzt, weil das Stichwort politische Bildung nochmal gefallen ist, ist mir eingefallen, dass ich ja dazu auch noch ein Video vorbereitet hatte. Sekunde. Wir hören gerade nur Ton. Ja, ich weiß. Das habe ich jetzt gerade gestartet, aber das muss ich nochmal wieder einblenden. Das war auch, bin ich direkt drüber gestolpert, über diesen Titel. Das ist hier von der YouTube-Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da ging es um der Titel ist die Trägerförderung der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, was glaubt ihr, warum gibt es die? Nepotismus? Gute Antwort. Ziel der BPB ist es ja, Demokratie zu stärken und Zivilgesellschaft zu fördern. Demokratie, Zivilgesellschaft. Das kann die Bundeszentrale alleine nicht. Um das Ziel zu erreichen, ist sie auch... Also hier sehe ich auf jeden Fall schon mal, das ist dieses Fluter-Magazin hier, das ist dieses, wo auch uns erklärt wurde, dass hier Computerspiele sexistisch machen von der guten Frau Kiel. Finde ich gut. Nieder mit Videospielen. Die haben den Zweiten Weltkrieg verursacht. Und den Ersten auch. viele Partner angewiesen, bundesweit, die eben Veranstaltungen der politischen Bildung durchführen. Durch die Förderung ermöglichen wir eben. Aber hier nicht noch was anderes? Vielleicht sollten wir uns da mal bewerben und gucken, ob wir auch Geld bekommen, wenn die auch Geld hinwerfen. Weißt du? Ja, Zivilgesellschaft, Demokratie fördern, kriegen wir alles hin, oder? Ja, politische ja, Bildung auch. Ja. Das war halt die Durchführung solcher Veranstaltungen, die es eben braucht, um tatsächlich zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern, aber eben auch, um diejenigen zu erreichen, die mit Politik erstmal eigentlich nichts zu tun haben möchten. Ja, Chris, kannst du kurz mal Pause machen und mal erklären, was zur Hölle da mit Zivilgesellschaft gemeint ist? Weil ja, ich glaube, das ist irgendein Orwell-Ding, was ich nicht verstehe. Ja, Zivilgesellschaft ist halt eben normalerweise alles, was halt nicht der Staat ist. Also keine Leute, die irgendwie bei der Polizei sind, bei der Bundeswehr, irgendwo beim Staat arbeiten und so weiter und so fort und halt irgendwelche Maßnahmen, die nicht der Staat selber macht. Das ist im Prinzip da, wo der Staat aufhört, fängt die Zivilgesellschaft an, sozusagen. Okay. Da hätte ich ein gutes Beispiel. Tunesien und Libyen, bei dem arabischen Frühling, Tunesien hatte eine relativ starke Gewerkschaft und generell mehr Zivilgesellschaft. Als es dann zur Revolution gekommen ist, hat Tunesien das geschafft, danach nicht wieder instabil zu werden. Libyen ist kolossal gescheitert, weil es dort einfach nichts in Richtung Zivilgesellschaft gab. Einfach so eine Gewerkschafterbund, der dann halt auch mal eine Sitzung einberufen kann und dann über neue Gesetzesvorschläge dann in einem Revolutionsstatus von dem Land reden kann. Also so Zivilgesellschaft theoretisch an sich ist das eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn das gefördert wird. Und das sieht man. Ja, weil diesen Leuten, das ist so ein Smokescreen halt eben, ne? Also ja, du sagst jetzt so, das ist die Amadeo-Antoni-Stiftung, das ist eine NGO, ne? Und die sind für die Zivilgesellschaft und Demokratie und bla bla bla. Und ja. Aber es ist ja genau keine NGO, die ist ja von der Regierung finanziert. Ja, die kriegen da Zuschüsse und über diese Bundeszentrale für politische Bildung kriegen die auch Zuschüsse, wie wir gleich noch sehen werden. An der Zusammenarbeit mit der BPB muss man ihre einzigartige Rolle sehen. Ach ja, hier war das, was ich noch, hier auf diesem Ding, das Parlament ist die Überschrift, ja zu nein heißt nein. Das ist politische Bildung, meine Damen und Herren. Es gibt in keinem anderen Land der Erde eine Institution und sie präsentiert sich die Bundeszentrale als Mittler zwischen Staat und auch Trägerlandschaft. Und sicherlich ist das, was heute an politischer Bildung in diesem Land möglich ist, auch zu einem Großteil der Existenz der Bundeszentrale zu verdanken. Für mich ist die BPB quasi ein Anwalt der politischen Bildung. Also sie sorgt dafür, dass die Notwendigkeit politischer Bildung immer auch auf der politischen Agenda steht. Und gemeinsam mit den Trägern schaffen wir eine plurale und methodisch und thematisch vielfältige Bildungslandschaft, sodass... Auch wieder so Sätze und Worte, die kein Mensch sagt. Und politische Bildung ist doch auch wieder so ein komplett schwammiger Begriff. Also... Ist das, kann man das nicht auch mit Propaganda übersetzen, dass ja, man natürlich sagt, was wir jetzt so als wichtig empfinden, dass da bilden wir mal die Zivilgesellschaft mit. Genau. Und, man muss den Vögel ja sagen, was sie denken sollen. Ja, stimmt. Genau. So wie ihr seid nicht der Meinung, nein heißt nein und so weiter und so fort. Ja, habt ihr denn keine Ahnung? Seid ihr nicht politisch gebildet? Wisst ihr nicht, was in der demokratischen Zivilgesellschaft irgendwie passieren muss? Das Ding ist halt, weißt du, das ist so eine außerparlamentarische Opposition von der linken Seite, wie es ATTAC als NGO ist, dass die vom Finanzamt Frankfurt das aberkannt haben, dass es ein gemeinnütziger Verein ist, der wirklich gemeinnützig tatsächlich ist und politische Bildung nimmt, dass gegen den vorgegangen wird, weil der halt sich zu kritisch mit zum Beispiel Zentralbankpolitik oder Steueroasen auseinandersetzt und dann aber Nein heißt Nein und Ja heißt Nein vielleicht doch und da liegt Stroh auf dem Boden Kampagne, Geld bekommen. Weißt du? Das Buch da unten links sieht auch sehr interessant aus mit den 50-50. Oh ja, worum könnte es da wohl gehen? Ja, ich, und die Nullen, die sich... Ja, ne? Das sind komische Symbole. Ja, wie bei Loriot. Hat ihr Kind denn einen Zipfel? Das ist im Chat wird auch gerade diskutiert, NGO, Staatsgeld und so. Natürlich kann eine NGO Staatsgeld kriegen. Das ist eher so eine Art Etikettenschwindel mit dem Begriff. Weil, ja. Also der Begriff NGO bedeutet nicht das, was die Worte bedeuten. Es ist nicht so, dass die alle irgendwie kein Geld vom Staat annehmen dürfen. Aber ich dachte, sagen wir es mal so, also es ist rechtlich möglich, aber es ist natürlich sehr zweifelhaft. Also es ist nicht gegen das Gesetz, aber wenn man sich mal überlegt, dass da irgendwie behauptet wird, das wären ja einfach nur Leute, die das machen, weil sie die Notwendigkeit sehen, dann muss man aber auch mal sagen, irgendwie, wenn ihr einen Verein gründet oder so, also normalerweise, also ich bin zum Beispiel auch in einem Verein, der auch politische Interessen verfolgt, hat eben Trennung von Staat und Kirche und so. Aber da renne ich doch nicht los und sage, hier, irgendwie SPD oder so, bezahlt mich doch mal dafür, dass ich hier meine Lobbyarbeit mache für mein Thema. Sondern da treten halt Leute ein, die der Meinung sind, das ist unterstützenswert. Und mit ihren Mitgliedsbeiträgen und den Sachen, die sie da halt einbringen, kannst du dann halt da Aktionen dann fahren. Und das ist normalerweise, wie so ein Verein funktionieren sollte eigentlich. Ne? Und wenn die Leute, die dann da drin sind, auch noch in der Partei sind oder so, ist das ja okay, aber wir gehen zum Staat und sagen, hier, wir betreiben Aktivismus, bezahlt uns den mal, wir machen politische Arbeit, liebe Parteien, gebt uns mal Geld dafür, also das finde ich unmöglich. Das Ding ist halt, dass das ja eher noch dazu geeignet ist, sozusagen Kosten auszulagern, weil du ja dann über die NGO natürlich auch wieder andere Tarife deinen Mitarbeitern zahlen kannst, weil wenn du letztendlich Geld vom Staat für deine Aufgabe als NGO bekommst, dann ist es ja dann nur so Möchtegern-Staat oder Staat im Staat. Also es tut einfach das komplette Ding über den Haufen werfen. Wenn du nur was Gutes tust und das dann finanziell ausgezahlt wird, dann ist das ja nicht gut per se. Also sozusagen dein Engagement wird doch zerstört dadurch, dass du das Geld dann vom Staat bekommst. Normalerweise, und das scheint ja in dieser Demokratie-Leben-Sache auch sehr vernachlässigt worden zu sein, läuft das ja auch irgendwie transparent ab. Also normalerweise musst du ja klar sagen, okay, dieses Geld, das wird jetzt ausgegeben für diesen und jenen Zweck. Und das ist dann irgendwie eine Sache, die läuft von dann bis dann und da werden so und so viele Leute für eingestellt und die arbeiten dann an dieser und jenen Sache. Und nicht irgendwie, hier wird jetzt Demokratie gelebt und die Zivilgesellschaft gestärkt und ein Luftschloss gebaut und irgendwie, keine Ahnung, drei magische Boden eingetauscht für demokratische Kultur. Angebote vorhanden sind, um sich mit Politik auseinanderzusetzen. In der Bundeszentrale gibt es zwei Fördermöglichkeiten. Zum einen die Richtlinienförderung. Über die Richtlinienförderung werden sogenannte anerkannte Träger von uns gefördert. Das sind Träger, die ein, ich sag mal, Zertifizierungsverfahren durchlaufen haben und regelmäßig eine Förderung erhalten. Daneben gibt es noch die sogenannte Modellprojektförderung. Über diese Fördersäule werden Projekte zum Austesten neuer Zielgruppen, neuer Methoden, neuer Formate und auch neuer Themen gefördert. Aktuell haben wir 105 anerkannte Träger, darunter wie gesagt 12 Dachverbände, die dann wiederum sehr viele Unterträger haben, sodass wir insgesamt schon über 300 Einrichtungen bundesweit fördern. Wir fördern ganz unterschiedliche Träger über die Förderrichtlinien. Und das sind kirchliche Einrichtungen, das sind gewerkschaftliche Einrichtungen, das sind Migranten-Selbstorganisationen, das ist die Amadeo-Antonio-Stiftung. Alle. Das hat der Leo Pirate ganz schön, fast schon lyrisch zusammengefasst mit dem Rattenkönig. Die hängen da alle mit ihren Schwänzen zusammen, die Ratten. Eieiei. Ja. Sind Einrichtungen, in denen Ehrenamtliche vorwiegend tätig sind. Wie gesagt, das Spektrum ist da sehr weit. Die Förderschwerpunkte ändern sich jährlich. Wir legen beim Runden Tisch gemeinsam mit den Trägern jedes Jahr ca. 6 bis 7 Schwerpunkte fest, die die Träger dann eben bei der Durchführung ihrer Bildungsveranstaltungen auch bedienen müssen. Das sind aktuell zum Beispiel Themen wie das Thema Flucht und Asyl, das Thema Extremismus, das Thema Russland. Das erklären Sie uns dann da. Da wird politische Bildung betrieben. Ne? Also da erklärt man uns das Thema Flucht und Asyl. Das macht dann jemand, die Antonio-Stiftung erklärt uns das. Da erklären Sie uns das Thema Russland. das Thema Extremismus. Das Thema Extremismus wird uns erklärt von Leuten, die an sowas wie Islamophobie glauben. Ja, wunderbar. Der runde Tisch betrifft die erste Fördersäule, nämlich die Richtlinienförderung. Der runde Tisch ist ein Beratungsgremium, an dem verschiedene Träger beteiligt sind und natürlich die Bundeszentrale selbst auch. Das Besondere ist, dass wir zweimal im Jahr zusammenkommen, sowohl Zuwendungsgeber, also Bundeszentrale, als auch die Träger, Zuwendungsnehmer und sich über alle Fragen, Probleme, Themen austauschen können in einer vertrauensvollen und guten Atmosphäre. Der runde Tisch ist für mich als Vertreter eines kleinen Trägers eine ganz besondere Möglichkeit, mich auszutauschen mit anderen Trägern und auch Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und ohne die Mitarbeit am runden Tisch wäre das für uns ganz schwierig, in dieser Qualität uns auch zu vernetzen. Das Netzwerk Politische Bildung in der Bundeswehr wurde 2006 unter anderem mit dem Ziel gegründet, einen zivil-militärischen Dialog zu initiieren. Über diesen zivil-militärischen Dialog. Die sahen eben sehr glücklich aus. Die verschränkten Arme gesehen. Ja, das müssen die wahrscheinlich einmal im Jahr machen oder so. Und dann sitzen sie da rum und warten die Stunde ab, bis sie wieder weg können. Da kommt gleich eine Dame, die bildet euch politisch. Er guckt währenddessen die ganze Zeit auf die Uhr und die Sekundenzeiger wird langsamer und langsamer. Wahrscheinlich sagen sie dann so, wenn ihr jemanden beschießt, dann ist in Wahrheit er das Opfer. Progressiv. Ja. Aktuell, vor dem Hintergrund, dass die Wehrpflicht weggefallen ist, bewirkt werden, dass auf der einen Seite da hängt aber ein Kreuz oben. Ja, die hat auch vorhin gesagt, die Kirchen sind auch welche, mit denen sie zusammenarbeiten. Ach Gott. Das ist aber nicht sehr inklusiv. Politische Bildung in Deutschland. Natürlich ist das inklusiv. Alle, die was gegen freie Meinungsäußerung haben, treffen sich. Wenn sie dann sagen, ja, so hier, das Christentum hat die Demokratie erfunden und in Deutschland etabliert. Die Nazis haben gesagt, nein, nein, nein, wir wollen Atheismus. Aber wir haben gesagt, doch, Religion. Und dann kamen die Kommunisten und wir haben gesagt, ja, wir sind die allergeilsten Christentum, so, geh weg, Kommunismus. Und dann hat der Kommunismus gesagt, ja, okay, ich geh weg. Ein gewisses Verständnis für die Bundeswehr entwickelt und umgekehrt, aber auch die Bundeswehr sich weiterhin in unsere Zivilgesellschaft integriert. Das ist deshalb wichtig, weil die Wehrpflicht und damit, sage ich mal, das Scharnier zwischen Zivilgesellschaft und Bundeswehr eben jetzt weggefallen ist. Dass es überhaupt gar nicht sexistisch ist, wenn dieses tolle Scharnier und dieses Bindeglied zwischen der Zivilgesellschaft und der Bundeswehr nicht auch für Frauen gilt. Okay, das ist man, man will die Bundeswehr in die Zivilgesellschaft integrieren? Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, so Summercamp mit Waffengang für Kinder. Achso, auf die Gamescom, wenn man dann... So heißt das. Oder halt, dass dann die Soldaten wieder in Stöckelschuhen rumlaufen müssen, weil eine Feministin sagt, check mal euer Privilege, weißt du? Ja, genau, das kommt dann nächstes Jahr in der Familien, das, die Bundeswehr direkt dem Familienministerium unterstellt. Ja. Man kann sich dann darum kümmern, dass die Zivilgesellschaft und Demokratie und so richtig durchgesetzt wird. Wir haben doch jetzt auch einen Haufen Menschen geschenkt bekommen. Können Sie doch nebenbei Patrouille laufen mit so ein paar Fotos von Unterhaltssäumigen. Ja, weißt du, wir haben so viele Menschen geschenkt bekommen im wehrfähigen Alter. Da können wir endlich wieder deutsche Politik machen. Weißt du? Mit größeren Maßstäben. Das ist doch, was Merkel will, weißt du? Seid mal nicht so negativ. Ich wünsche mir, dass die BPB als Partner auf gleicher Augenhöhe wahrgenommen wird von den Trägern. Die Träger sollen jederzeit das Gefühl haben, dass sie uns anrufen können, dass sie sich beraten lassen können, dass sie sich einfach auch auf uns verlassen können. Wir sind ja, Dienstleister. Die haben mich Stasi-Tante genannt im Netz. Was mache ich denn jetzt? Dort beraten können, da sagst du dann, hey, ich will einen Stand aufbauen, ich weiß nicht, wie der Klapptisch funktioniert oder was. Und dann sitzt da jemand am Telefon und sagt, keine Ahnung, frag mal irgendwie ein White Six Assist Male, der kann das bestimmt. Weißt du, keine Ahnung, Alter. Die rufen an und sagen, ey Boss, ich brauche mehr Geld. Ja. Ja. Das finde ich gut. Steuergelder gut angelegt. 21 Uhr, Punktlandung. Uiuiui. Ja. Ich kann auch nicht mehr. Feierabend, Leute. Das war das Video am Ende ging zu weit. Ja, aber so eine Modellförderung wäre ja eigentlich für uns drin, wenn wir da ein nettes Anschreiben aufsetzen und so. Ja, wir machen regelmäßige Veranstaltungen, wir sind im Netz, im Neuland unterwegs. Ja. Einfach einen Verein gründen und dann als Entwurf. Das ist das Bindeglied zwischen 4chan und der Zivilgesellschaft. Ja. Hey, nee, ganz ehrlich, also eigentlich müsste man das mal machen. Ja. Also, Chris, kriegst du das hin? Auf jeden Fall. Was meinst du? Können wir uns auch so als NGO und zivilgesellschaftliche... Ja, ich befürchte, da brauchst du wahrscheinlich... Nee, also Connections brauchst du garantiert dafür überhaupt, um an den Club der Toten Dichter da aufgenommen zu werden. Ja, da musst du dann bestimmt mit der Kahane schlafen. Dann tut aber als Projekt das Ganze zu dokumentieren, wäre ja eigentlich interessant. So, wenn man von der Gründung über die ganzen Anträge und so das Ganze halt auch wirklich minutiös dann darstellt, wie man abgelehnt wird und welche Türen halt nicht aufgehen. Ja, naja. Auf jeden Fall müsste man erstmal einen Verein gründen, halt eben. Weltraumaffen e.V. Genau. Zum Beispiel. Ja, aber ich hatte ja diese Woche schon die Idee, den Bundesverband der anonymen Shitposter zu gründen. So als kleine Gegenbewegung zu den Bundesverbänden von halt den Journalisten, von den PR-Leuten und von den Community-Managern und so. Weil wenn die ihre Publikationen da irgendwie im Bundesverband da Lobbyismus für machen können, dann sollten die Shitposter das doch eigentlich auch können, oder? Das ist eigentlich eine gute Übersetzung für Shitposter in Deutsch. Postbeamte. Mit Analogsprache. Nee, wir könnten uns ja Ministerium für Toleranz e.V. nennen. Und Zivilgesellschaft und Demokratie. Der Zentralrat der Duden. Das ist gut. Der Duden und Dudetten. Warum finden uns auf Dudetten? Ich habe letztens noch was Lustiges gehört zu diesem ganzen ISIS-Bekennt-sich-Ding. Ne? Irgendwie dieses Ding von wegen, dass immer, wenn irgendwas passiert, was gut für Frauen ist, dann ist so heißt so, ja, hier, Feminismus bekennt sich dazu. Ja, das ist eine gute Idee. Big Vagina, weißt du? Vagina bekennt sich. Wir bekennen uns dazu, dass dieser Stream zu Ende ist, glaube ich, oder? Ja, wir sollten nochmal vielleicht festhalten, dass wir über 500 Follower, über 500 Abonnenten bei YouTube haben. Yay! Yeah. Yay, oh! Geile Scheiße. Empfehlt uns euren Freunden und euren Feinden. Und verpetzt uns nicht beim Startschutz. Und eure Klatschen. Und ja, euren politisch bildenden, angeschlossenen Organisationen. Und abonniert auch den Dr. Rand natürlich. Ja, immer sehr gerne. Sehr gerne. Wenn der nicht nächste Woche auch 500 Abonnenten hat, dann oder sonst.